Da muss ich jetzt noch ein paar Fluchwörter sagen, was? Ja, aber Ja, das kann auch musst alles du. drin bleiben. Wir sind explicit. Also von daher. Jetzt fällt ihm keiner ein. Ich brauche erstmal einen Kalaschklaff. Kaufgeräusch? Hier nur Kaufgeräusch. Ich Hier nur fand das ja Kauf. so gut, dass die das mal wieder aufgebracht haben, als sie nochmal in New York waren. Echt? Waren die nochmal wieder Echt? da? Ja. Ich habe die ja seit Jahren keine Simpsons mehr gesehen. Aber Hast du vor Folge kurzem noch eine verschlafen? neueren Folgen. Und da stand der Kalaschverkäufer wieder. Hier nur Kaufgeräusch. Das war auch mit einem riesen Imperium. Das Kalafka was? Weil Huber das alles gekauft hat. Gott! Ich will das Simpsons gucken, glaube ich. Aber ich gucke ja kein Fernsehen mehr. Ich habe mir das ja mal abgewöhnt, weil ich das Zeit gefressen hat. Und dann hatte ich keine Zeit mehr für Podcast schneiden und habe ich gesagt, dann möchte ich halt podcasten, das ist halt wichtiger. Und Podcast hören. Weil Podcast hören ist halt im Zweifelsfall genauso dumm oder sinnlos, aber es ist halt irgendwie, man kann Sachen nebenher machen. Fernsehen bindet einen immer so. Ich Das habe ist auch gerne ein. im Hintergrund Fernsehen laufen. Also. Ich meine, ich brauche das Bild dabei nicht mal. Der Ton wäre schon ganz Ja, nett. ja, DVD-Player. Fernsehgerät habe ich schon auch in meinem Zimmer stehen, so ist es nicht, aber ich habe einen DVD-Player und so, aber Serien gucke ich nur noch auf DVD. Ja, wenn dann Netflix oder je nachdem, was wir haben, ne? Jetzt die Tage habe ich Flash geguckt. Das war schön. Ich habe es noch nicht geguckt. Das war ein bisschen super. Und bei Dr. Who bin ich langsam dabei aufzuholen. Staffel 9 Ich gibt's warte noch jetzt. darauf, was die aktuelle Staffel bei Netflix kommt. Ja, die 9. ist auf DVD raus. Die ist jetzt die Tage rausgekommen, die 9. Die hole ich mir jetzt im nächsten Monat. Eigentlich ist Netflix da recht flott. Diesmal brauchen sie aber ganz schön lange. Okay. Aber Doctor Who kam letztes Mal, also letztes Jahr, die Staffel, die letztes Jahr lief, oder die war ja eigentlich eher vorletztes Jahr, aber die kam sofort Januar auf Netflix an, als sie bei Premiere ausgelaufen ist. Das Sky. doch, die sind doch gerade jetzt angefangen bei 1 Festival das komplett zu senden ab 11. Doktor, ne? Genau. Die Tage irgendwie, die erste Folge lief da. Ja, super schön HD. Oh Gott, ich habe hier so einen alten Fernseher, wie ich habe, da reichen die DVDs. Von daher. Dann geht's ja. Ja, dann geht's. Ich meine, ich habe auch noch so viele DVDs. Ich werde mir die Filme alle nicht als Blu-ray oder sowas holen. Aktuelle Filme hole ich mir aus der Bücherei. Da sehe ich überhaupt nicht ein, dass ich dafür Geld ausgebe. Vor allem mit dem ganzen Superhelden-Kram. Deadpool werde ich mir auf DVD holen. Ja. Definitiv. Weil, wenn die das so machen, wie sie es wollen, wird es diesen 18er-Cut geben. Und dann wird es nicht in der Bücherei geben. Von daher, oh. DVD, 18er-Cut, freue ich mich drauf. So, wo wir anfangen? Ich will der Allerbeste sein. Vor mir war. Ganz allein fange ich sie mir. Ich kenne die Gefahr. Ich streife durch das ganze Land. Ich suche weit und breit das Pokémon, um zu verstehen, was in diese Macht verleiht. Pokémon, komm, schnapp sie nur dir. Ich und du. In allem, was ich auch tue. Hallo und herzlich willkommen bei Nerd Nerd Nerd. Die Akustik in diesem Raum ist wunderbar. Bei Nerd Nerd Nerd. Es ist kein Comic-Podcast heute. Sonst immer Comic-Podcast. Heute Pokémon-Podcast. Keine Ahnung. Videospiel-Podcast. Ich bin nicht zu Hause. Ich bin zu Gast bei Familie. Darf man das sagen? Warum nicht? Familie Borkert. nämlich bei Kevin, sag mal hallo. Hallo. Und bei Tina. Hallo. Wir kennen uns eine halbe Ewigkeit. Müssen wir das dazu sagen? Nee. Wir kennen uns gefühlt seit 15 Jahren. Kommt vielleicht auch im Gespräch gleich dabei heraus. Kommt wahrscheinlich gleich dabei heraus, hast du recht. Ja, nach dem japanischen Datum hatten wir dieses Jahr 20-jähriges Jubiläum von diesem Pokémon-Franchise. Habt ihr vielleicht schon mal von gehört? Dass das mit diesem kleinen gelben Tier. Pokémon kennt keiner mehr, ne? Nee. Nee, ich glaube, die Zeit ist vorbei. Die Zeit ist vorbei, da kommt auch keine neuen Spiele mehr, kannst du vergessen. Nee, ganz im Gegenteil. Pokémon ist, glaube ich, unverändert groß und beliebt bei den Videospielern. Wir versuchen heute mal so ein bisschen das aufzuarbeiten. Das wird uns wahrscheinlich in der Zeit, die wir haben, nicht gelingen, aber wir versuchen das ein bisschen, wie soll ich das sagen, wir versuchen dem so ein bisschen Tribut zu zollen, denn unser aller Leben wäre nicht dasselbe ohne Pokémon. Oder? Genau. Genau. Richtig. Kevin ist schon ganz gespannt, was ich in meiner Tasche habe. Oh ja. Weil er freut sich schon die ganze Zeit. Nein, es ist nichts zum Essen. Mann, oh! Aber ich würde mich wundern, wenn er sich nicht daran erinnert. Du liebe ihn. Nein! Ja. Nein! Alles noch da. Denn Scheiße! Wir haben damals, Kevin und ich, wir kennen uns seit 16, sagst, weiß ich nicht, du warst irgendwie 13, 12, 13, ich war ja, irgendwie 15 oder 12, so. 12, 11, 12, kann also man sagen. Also seit 15, 16 Jahren kennen wir uns. Wir haben unsere Pokémon-Begeisterung damals wirklich gemeinsam wow. ausgelebt. Also ich habe meine ganzen alten Pokémon-Zeitschriften nämlich noch, die es damals eben gegeben hat. Die habe ich noch da, Mausklick immer. Ja, nimm du auch mal was. Wo die ganzen Leaks zu Gold und Silber noch drin standen. Genau, und dann haben die teilweise, weil sie die Lizenzen nicht bekommen haben, die Viecher selber nachgezeichnet und so. Ja. Aber das war damals halt ein unfassbarer Wirtschaftsfaktor, Pokémon. Ja, auf jeden Fall. Überall, wo das Zeug drauf stand, waren halt hier so eine Doppelseite, wie man angeblich Mew kriegen kann. Mit dem Lastwagen und mit so? Mit dem Lastwagen und so. Oh Gott, das... Aber es ist ja offensichtlich doch möglich, habe ich jetzt gehört. Ja, es ist möglich, aber nicht mit dem Lastwagen. Ja, schade eigentlich. Ich hätte gedacht, vielleicht ist es doch wahr. Ein schöner Guide dazu ist auf deinem YouTube-Kanal, Schatz, ne? Ja, da reden wir auch nochmal drüber. denn zum Teil beschäftigen wir uns noch, ich nicht mehr so sehr, aber Kevin und Tina sind noch sehr aktiv in Richtung Pokémon. Ach, also, süß, hier ist eine Liste drin zum Ankreuzen, was man gefangen hat und was man nur gesehen hat. Habe ich das gemacht? Nee, ne? Nee. Nicht angekreuzt. Guck mal, da gab es schon... Von der dritten Generation. Oh, Leaks zur dritten Generation. Hier ist noch so eine richtig dicke Komplettlösung da drin. Mit allen möglichen Spielen. Wir gehen die Spiele gleich zum Teil auch nochmal durch, erklären, was Pokémon überhaupt ist. Hier, das sind auch Videospielmagazine, die es gar nicht mehr gibt. Fun Color. Die habe ich damals gerne gelesen, aber die gibt es echt schon ewig nicht mehr. Ja, welcher Verlag war das? Ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung, aber war auch tatsächlich... Ja, da gab es sogar nur 3-4 Ausgaben von. Funcolor, ja, die kenne ich auch noch. Ja, eine Ausgabe 8. Viel gab es echt nicht. Also Januar, Februar 2001. Als der Game Boy Advance rauskam, war diese Zeitung gegessen. Wollte gerade sagen, das hat Digimon. So genau. Das passt aber übrigens nicht zum Thema. Ja, war aber irgendwie auch so die Zeit. Nochmal Digimon. Mon Magazin. Wow. 5,90 Mark. Das war richtig viel Geld. 6 ja, Mark. Besonders wenn man nicht selber verdient hat, ne? Taschengeld. Eben Taschengeld. Ich habe mein ganzes Jahr auch 4,20 Mark. Guck mal, diese Dinger, die waren glaube ich um die 6 Mark oder sowas oder noch teurer. 3,40 Mark. 3,90 Mark. Aber teilweise, ich habe glaube ich auch sogar welche für fast 10 Mark gekauft. Ich weiß es nicht. Tierzeitschriften, die waren immer scheiße teuer. Weil die echt gedacht haben, das muss ich doch verkaufen. Und die hier war aber gratis. Oh, Club Nintendo, ey. Das sind die Comics drin, ne? Ja. Was ich tatsächlich, da kann ich noch ein bisschen, was ist denn da unten noch drin? Ah ja, genau. Da können wir auch gleich nochmal drüber reden. Das habe ich nämlich auch noch mitgebracht. Hier sind die ganzen Poster drin. Wundersehen. Ich konnte es auch so Januar, Februar, März, April. Welches Jahr ist das? 2001. Die Zeitschriften sind auch wirklich cool. Hätte man vielleicht mal ein bisschen... Hier, ganze Merchandise noch. Ich bin entsetzt, was für eine Qualität du noch verfügbar hast. Ja. Der Witz ist, dass die sind deswegen nur in dieser Qualität, weil die jahrelang in diesem Ordner waren. Ich habe die ja so gut wie nicht mehr bewegt. Gehütet wie einen Augapfel. Einen sehr nerdigen Augapfel. Waren halt auch andere Zeitschriften, die haben das halt einfach genutzt, um diesen Hype halt mitzumachen, also diesen Popkultur-Hype halt. Ne? Zelda hier mit Majora's Mask. Da zur gleichen Zeit rauskam Mario Tennis fürs 64. Ist ein anderes, war halt eine andere Zeit damals, ne? Ja, das ist halt Papier, das ist halt nicht schlecht. Sag nichts. Wenn man sich damit den Hintern nicht abputzt, ist das alles kein Problem. Was ich mir tatsächlich vor ein paar Jahren nochmal neu gekauft habe. Das Buch hatte ich. Nochmal neu gekauft habe. Ich habe meins nicht mehr gefunden. Ich weiß nicht, wo das abgeblieben ist. Ich habe es, glaube ich, irgendwem gegeben und nie wieder gekriegt. Keine Ahnung. Dieses Pokémon-Lösungsbuch von Jason R. Rich. Keine Ahnung, das war so toll gestaltet. Und ja, es war ja nicht wirklich ein Lösungsbuch, es war eher eine Geschichte, wie er es durchgespielt hat. Ja, irgendwie sowas. Ne? Das war sehr interessant zu lesen. Das Let's Play der 90er. Ja, ich habe gedacht, so ein schriftliches Let's Play fast. Ne? Ja. Mit Screenshots und den offiziellen Illustrationen. Hattest du das nicht sogar, bevor du das Spiel überhaupt hattest? Das kann ich nicht mehr sagen. Aber ich glaube schon, das hattest du gespielt und dann hattest du das immer so nebenbei noch gelesen, während du dein Spiel selber durchgespielt hattest. Ich hatte so ein super schlechtes Lösungsbuch, voll scheiße übersetzt mit komischen Screenshots und so. Aber das war nicht das hier? Nee, ja. Das hatte ich im Laden mal gekauft. Es hatte teilweise französische Namen drin und weiß ich nicht. Das hatte ich auch, bevor ich das Spiel hatte. Und dann war ich ein bisschen verwirrt. Ich habe mein Spiel nämlich, glaube ich, damals von dir bekommen, oder? Nee, das hast du bei Musicland geholt. Okay. Weil ich hatte nämlich keinen eigenen Gameboy, das weiß ich. Ich habe deinen alten Gameboy Classic, glaube ich, genommen. Bis ich dann, weil du hattest den Pocket schon. Hatte den Color schon, genau. Oder sogar den Color sogar. Hast du meinen alten Gameboy benutzt davor? Nee, ich hatte den Gameboy Color, glaube ich, sogar vor dir. Nee, ich hatte, mein Gameboy Color hatte ich nämlich zuerst, das weiß ich. Weil ich bin nämlich irgendwann bei euch rein. Ich hab meine Oma hat mir das Geld einfach gegeben, weil ich hatte ja keinen eigenen Gameboy. Meine Oma gesagt, hier hast du 90 Mark. Der hat damals, glaube ich, 90 Mark gekostet. Hier hast du 90 Mark, geh mal zum Intertoys, hol dir einen Gameboy. Und ich so, ja. Und dann kam ich bei euch rein und deine Mutter sagte noch zu mir, du Kapitalist. Das weiß ich noch. Nee, den hatte ich damals gekriegt, als mein Cousin im Krankenhaus war. Und da haben wir den auch geholt, damit wir beide miteinander zocken konnten. Genau, dann haben wir nämlich, das ist nämlich unsere Kindheitserinnerung. Wir haben gemeinsam, da waren oben auf dem Spielplatz auf dem Hügel so Doppelrutschen. Und dann mit unseren dicken Hintern in den Doppelrutschen gesetzt und Pokémon gespielt. Das waren Zeiten. Oben auf dem Spielplatz, bei dir vor der Haustür. Das war richtig toll. Bis nachts, spät in die Nacht. Bis es dunkel wurde. Und das war im Sommer teilweise 11 Uhr. Ja. Früher sind die Kinder noch nach draußen gegangen zum Videospiele spielen. Dafür waren Gameboys, also Fantasy. Ja, man könnte das ja mit dem 3DS heutzutage auch machen, aber da ist ja kein WLAN draußen. Ne? Ist ja scheiße. So. Ja, die Karte von Kanto auch hier vorne drin. Ne? Wunderschön. Weißt du noch, was du am 21. Dezember 2001 gemacht hast? 21. Dezember 2001. War das zufällig da, wo Gold und Silber rauskam? Nee. Nee? Nee. Ich hab's jetzt so nicht im Kopf. Wahrscheinlich hast du da irgendwie. Kannst dir zeigen. Wir waren im Kino. Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Aber ich habe damals das Ticket. Scheiße. Keine Ahnung, warum ich das gemacht habe. Ich habe damals das Kinoticket von Pokémon 2 am 21.12. um 15 Uhr, Donnerstagsnachmittags, sind wir im Kino gewesen und haben den zweiten Pokémon-Film geguckt. Scheiße. Und ich habe damals, ich weiß nicht, warum ich es gemacht habe, aber als ich das vor etlichen Jahren gemerkt habe, okay, du hast dieses Ticket noch, habe ich es halt behalten, aber ich habe es eben damals eingetütet in diesen kleinen Bilderrahmen, das sind Passfotos, glaube ich. Süß. Ne? Und habe es eben behalten. Geil. Einfach nur so aus Jux und es ist halt immer noch irgendwie, steht in meiner Wohnung im Regal, ist ein bisschen staubig natürlich, aber ich habe das Kinoticket Cinetech, das gibt es heute noch, das Kino, das ist das einzige in Reine, was wir übrig geblieben haben, 12 Mark. Wow. 12 Mark. Ich kam, glaube ich, noch für den Kinderpreis rein. War übrigens der 21.12.2000, nicht 2001, ist also wirklich 16 Jahre her. Kranker Scheiß, also nicht 2001, sondern 2000. Kann ich dir was zeigen? Okay, du hast noch was? Ja. Und zwar... Oh, du hast die Pokémon-Karte noch, da reden wir auch noch drüber. Stimmt. Aufgrund der Tatsache, das haben wir nämlich aus den Kinofilmen noch. Richtig, die alte Mew-Karte. Die habe ich noch. Ich weiß gar nicht, ob ich meine noch habe. Ich habe ja eine Zeit lang auch mal aktiv gespielt, jetzt gar nicht so lange her. Reden wir vielleicht auch noch mal drüber. Oder du hast die Pokémon-Karten da, das ist ein sehr, sehr gutes Thema. Wir sind also im Grunde genommen schon mittendrin im Thema. Wollen wir vielleicht ganz vorne anfangen oder... Ja, wäre, glaube ich, ganz gut. Ne, weil das sind unsere Kindheitserinnerungen. Ich denke, über Weiteres kommen wir dann, dann während des Gesprächs. Also, ladies first. Tina? Oh Gott. Ja, also, ich kann mich noch ganz dunkel dran erinnern. Ich war ja noch sehr jung. Grundschule war ich dann noch. Mhm. Ja, und da hatte ich ein Club Nintendo Magazin in der Hand. Ich habe ja damals auch schon Videospiele gespielt und so weiter. Und da muss das wohl gerade in Japan rausgekommen sein oder keine Ahnung was. Und woran ich mich definitiv noch erinnern kann, war Mew. Mhm. Das war da abgebildet. Die müssen da wohl drüber gesprochen haben, keine Ahnung was. Und das war so mein erster Kontakt damit. Und dann habe ich mir so gedacht, ach, ist ja niedlich, denke ich mir so. Aber wie gesagt, ich war halt noch klein. Ich habe mich da dann auch nicht weiter mit beschäftigt. Und dann habe ich meine Gameboy-Kamera gekriegt. Mhm. Und da kann man ja auch so, wenn man so Bilder macht, kann man da auch so Stempel drauf machen, ne? Und da waren halt auch Pokémon-Stempel bei. Ich wusste jetzt natürlich nicht, was das ist. Da war, was war da? Mew, Mauzi, Pikachu, die Starter, also Bisasam, Glumanda, Shigi, deren Entwicklung, und Mewtwo war da, glaube ich. Ich fand die halt niedlich und als es dann hier rauskam, dann habe ich es dann auch aus Gründen bekommen. Ich weiß nicht, ob ich gesagt habe, ich wollte es haben, aber ich hatte es dann und Ja. Und das hat sich dann halt bis heute fortgesetzt, ne? Ich spiele es immer noch. Bei mir ist es auch ähnlich angefangen. Ich war bei einem Kumpel, der hatte auch dieses Nintendo-Magazin liegen. Nicht unbedingt dies, sondern ein anderes. Ich hab noch eins mit. Da stand eigentlich noch gar nichts zu Pokémon drin, aber da wurde hier so ein Bild von und auch ein Bericht über dieses Pokémon-Pikachu-Petometer gezeigt. Ja. Und das war quasi mein erster Kontakt mit Pokémon, wenn du das so siehst. Ich fand das Ding einfach toll. Sah aus wie ein kleiner Gameboy. Sah aus wie Tamagotchi. Ja, die gab's Mischung schon länger, aus Gameboy und Tamagotchi. Und Tamagotchis fand ich toll. Das war ja auch so die Zeit. Mhm. Und ich wollte das Ding haben. Später kam dann natürlich die Serie und da hat man halt den ersten Kontakt, den ersten Zweitkontakt, sag ich mal, gehabt. Weil ich glaube, dass die Serie nicht sogar vor dem Spiel schon in Deutschland? Hier in Deutschland war die Serie ja vor dem Spiel. Ja. Genau, die habe ich dann ja auch geguckt, weil das halt in dem Nachmittagsprogramm war, von dem, was ich sowieso immer geguckt habe. Sailor Moon und so, weißt du? Und dann fingen Klassenkameraden an, hier mit den Karten zu tauschen und so. Mhm. Und irgendwann hieß das, ja, da gibt's auch Spiele zu. Also im Internet nach den Spielen gesucht. Und dann haben... Internet, wir reden von der Zeit 99, 2000, ja, irgendwie so um die Zeit. Ja, ich hatte selber noch kein Internet. Ich war dann bei meinem Onkel, der hatte von Internet. Ja, Andi, ne? dieser Obernerd, ne? Ja. Vor Andi könnte ich mich noch hinterstellen, weil der so ein krasser Nerd ist tatsächlich, ja. Ja. Ist noch Werbung von Pokémon Mini, reden wir vielleicht auch gleich nochmal drüber. Hab ich noch. Das macht er sich nicht zu fassen. Ja, ich hab das Ding hier noch liegen, aber es geht leider nicht mehr an. Ich hab meins auch noch, es geht aber auch nicht mehr. Ich heul gleich. Ohne Scheiß. Oh mein Gott, ich will es nur in der Hand haben. Das ist geil. Ich muss Infrarot. Ich habe leider keinen passenden Schraubenzieher dafür, um das aufzumachen. Kann man das nicht? Nee. Da klemmt nämlich der nach oben Knopf irgendwie. Ja, die Batterie kriege ich. Auch die kleinen hier, diesen Y. Ja, ich habe es schon versucht. Ich habe einen passenden Schraubenzieher hier, aber der ist leider zu dick. Der passt da nicht in das Loch. Das ist die bis heute kleinste Konsole mit wechselbaren Modulen. Genau. Ne? Ich habe da auch alle Spiele für gehabt. Da gab es 4 Spiele. Und das noch eins ist ja sogar noch drauf fest verdrahtet, ne? Wenn du gar keine Karte drin hast, glaube ich. Nee, da war eine Cartridge bei. Okay. Ohne Spiel tut das Ding gar nicht. Ja, genau, da war eine bei. Ja, das ist total cool. Wir fotografieren das nachher auch alles nochmal. Dann könnt ihr das in die Shownotes, in den Shownotes nochmal nachgucken. Und so bin ich dann irgendwie drauf gekommen, Spiele, ja. Da waren Emulatoren damals ein Thing, weil die Spiele gab es in Deutschland noch nicht. Und mal das englische Spiel runtergeladen und geguckt und ich kam gar nicht drauf klar. Also, konnte rumrennen, ein paar Viecher besiegen, das war's. Bis dann irgendwie mal ein Klassenkamerad meinte, du musst die Pokémon da auch fangen. Okay. Ich so, ja, wie geht das denn? Ja, du musst das Paket von Eich da abgeben und so. Bums. Dann haben wir uns zusammengesetzt, da habe ich dann quasi einen neuen Freund durchgewonnen, wo wir uns öfter getroffen hatten. Und war das Markus? Genau, das war Markus. Sowas wird heute öfter passieren. Ja. Ich habe bis heute noch eine gebrannte CD von Markus, die ich ihm eigentlich hätte zurückbringen sollen. Auf jeden Fall ist es dann so gekommen, dass ich mich entschieden habe, hey, das Spiel finde ich cool. Mhm. Hab mir viel zusammengespart, als es dann hier rauskam und wollte es mir holen. Du warst also typischer Early Adopter, ne, was das immer angeht. Ne? Immer so alles sofort haben. Ja, ne, eigentlich nicht. Damals noch nicht. Heute schon. Auf jeden Fall war ich bei Musicland. Und stand noch davor, war am überlegen, holst du jetzt Pokémon oder Dragon Quest Monsters? Weil das kam auch da gerade raus. Also ihr müsst wahrscheinlich dazu sagen, Musicland war so ein An- und Verkauf für Videospiele, ja, genau. CDs und alles Mögliche. Ne? Genau. Und da habe ich dich getroffen. Da haben wir uns auch noch stundenlang drüber unterhalten. Und dann sind wir auch angefangen, uns häufiger zu treffen und haben darüber geredet und habe mir Pokémon geholt und wir haben uns mit Pokémon beschäftigt. Irgendwann hast du dann auch Pokémon geholt. Genau. Und dann fing die ganze Sache an. Ja, bei mir ist es halt im Grunde genommen exakt genauso. Ich weiß, mein erster Kontakt mit Pokémon war das war diese Anime-Zeit halt, ne? Also ich kam bei uns ins Wohnzimmer, meine Brüder saßen vorm Fernseher und haben Pokémon geguckt. Und das war die Folge mit Traumato, wo die ja dieses, genau. Man sitzt ja da, die erste Staffel Pokémon war ja wirklich noch wie das Spiel, wo die in diesem Haus sind, dann wird diese, ja, die glaube ich, geklaut und dann ist Traumato. Und ich habe davor gesessen und gedacht, was guckt ihr da für eine Scheiße? Ich dachte, was ist das für ein Viech? Ich habe es gar nicht verstanden. Und meine Brüder hatten schon die Karten und haben das auf dem Schulhof getauscht. Ich wusste halt überhaupt nicht, was das ist. Ich habe das gar nicht mitgekriegt. Und irgendwann saßen meine Brüder nicht mehr vor dem Fernseher, sondern ich. Und ich habe dann eben Pokémon geguckt. Und meine Brüder sagten, voll langweilig, interessiert keinen mehr. Und dann guckte ich dann eines Tages in den Abspann und dann stand da drunter Nintendo. Und ich so, Moment, Nintendo ist doch ein Videospiel. Das ist doch irgendwie, kann ich aus meiner Kindheit, hat immer ein Gameboy gehabt als Kind. Hab viel Wario gespielt, Wario kenne ich auswendig. Aber hab dann den Gameboy irgendwann aus dem Blick verloren. Und hab dann, ja, wie gesagt, einmal dann eben, da haben sie echt da getroffen. Ich kann mich jetzt so gar nicht mehr erinnern. Irgendwann. Aber wir sind dann irgendwie dann angefangen abzuhängen. Und ich kann mich noch an den Tag erinnern. Also das Pokémon war gerade ein Thema für mich. Und dann saßen wir bei dir im Zimmer und hast gesagt, guck mal, ich zeig dir mal was. Und hast mir Pokémon in Farbe gezeigt. Und das war dann schon Gold und Silber. Das war die erste rum, ja. Die erste, wo du mir dann irgendwie, das war so halb übersetzt und halb irgendwie auch nicht. Und dann, wir hatten gerade erst Rot und Blau bekommen und du hattest schon Gold und Silber gespielt. Und ich war total fasziniert. Ich dachte, wie Pokémon in Farbe. Ich kannte Gameboy-Spiele halt irgendwie nur in Schwarz-Weiß. Und dann gab es halt da die ersten Gameboy Color-Spiele. Da war ich ganz fasziniert. Und ja, im Grunde genommen, die Erinnerung bis zu einem gewissen Punkt teilen Kevin und ich uns dann eigentlich. Ne? Ja. Und dann auch Pokémon im Internet, irgendwelchen Internetforen. Irgendwie, die Seite gibt's, glaube ich, heute noch, Philp, Philp.de. Das gibt's noch, ja. Ja, wo wir da damals unterwegs gewesen sind. Das haben die allermeisten Leute dann irgendwie durch die Mickey Maus erfahren, weil die Mickey Maus, glaube ich, irgendwie mal ein Screenshot abgedruckt hat von einem neuen Pokémon-Spiel, wo dann irgendwie Quelle Philp.de drunter stand und alles so spülte in dieses Forum rein. Und ich habe dann, glaube ich, noch den ersten Reboot mitgekriegt von Philp, wo es dann irgendwie Philps Worldboard noch irgendwie hieß und dann diese neue Newsseite wurde. Und aber dann habe ich jahrelang nicht mehr gewesen. Und der ist mittlerweile auch, glaube ich, ziemlich eng mit Nintendo zusammen. Deswegen hat er auch keinen illegalen Kram mehr wie damals. Ja, damals kriegst du da alles, welche ROMs und irgendwelche Programme, die man zum Teil auch selber übersetzt und so. Ja. Die Übersetzung fand ich immer witzig, wo du den Fernseher angesprochen hast und der Fernseher sagte dann, du siehst zwei Jungen, sie ficken ein Bahngleis oder sowas. Ja. Das war irgendwie eine von den früh übersetzten von Philp. Du warst lange nicht bei Philp, du hast dich da doch irgendwie lange vorgesträubt. Das weiß ich noch. Also man hatte ich hatte kein Internet. Du hattest lange, aber irgendwann hattest du aber Internet und wolltest dann aber irgendwie nicht. Und Tina und ich waren dann schon lange da unterwegs. Ne? Ach Gott, ja, wie lange war ich da? Ich habe erst sehr spät. Weißt du noch, welches Jahr das war? Nee. Du willst es nicht sagen, weil dann du doch nicht wissen, wie alt du bist. Ist mir doch egal. 13, Anfang der 2000er Jahre auf jeden Fall. Genau. Und da haben wir uns kennengelernt und dann kam Kevin irgendwann dazu und habt ihr euch kennengelernt und der Rest ist Geschichte. Da hatten wir eine Zeit lang keinen Kontakt gehabt. Genau. War umgezogen und so. Und als wir dann wieder, irgendwann haben wir uns getroffen, haben wir Kontakt gehabt und da kanntest du Christina schon. Mhm. Hallo. Entschuldigung. Das bieten wir einfach raus. Und da hatte sie dich auch mal angerufen, als ich da war. Und wir haben stundenlang telefoniert, ne? Ja. 8 Stunden am Stück war unser Rekord. Hast du uns auch bekannt gemacht. War aber sonst nichts weiter. Ich hatte auch kein Internet. Erst ziemlich spät Internet. Und dann saß ich ab und zu, weil du mir halt mal Philp gezeigt hast, als ich bei meinem Onkel immer zu Besuch war, dann oft auch mal bei Philp und war auch schon mal im Chat und so. Aber war nicht häufig, weil so oft war ich dann auch nicht in Reine. Internet hatte ich nicht. Ja, und dann sind wir ja eines Tages, du hast noch gar nicht hier in der Ecke gewohnt, wir sind noch nach Dülmen gefahren. Das war eine viel lustigere Geschichte. Das war bevor wir nach Dülmen gefahren sind, zu ihr war das noch, saß ich bei dir, da hatten wir wieder mehr Kontakt. Du hast mir ja deine Nintendo-Zeitschriften gezeigt, da hast du mir ganz stolz gezeigt, es gibt Remakes von Rot und Blau. Ja. Und ich fand das super. Wir hatten Sangria getrunken. Oh Gott, der Abend war ich, das. Ich lese mir das Buch durch. Du hast ein Glas Sangria mit einem Eiswürfel getrunken, das weiß ich noch. Und du warst sofort strahlig. Ich hab dann diesen Bericht durchgelesen zu Feuerrot und Blattgrün. Genau. Und dann stand da, was soll Hornew tun? Ich hab mich über diesen Satz, habe ich mich bestimmt eine Stunde kaputt gelacht. Oh meine Nerven. Ja? Ich erinnere mich. Dann rief sie bei dir an. Genau. Du musstest auf Klo, gibst mir den Hörer. Ich total schüchtern und perplex. Was soll ich tun? Erzähl im Witz und hab mich in ihre Lache verliebt. Das war der Tag. Ein sehr bedeutender Tag. Das ist jetzt 10 Jahre her. 10? 12. Ihr seid 12 Jahre zusammen oder so, ne? Mhm. Dieses Jahr 12, ja. Wie lange seid ihr verheiratet? 4 Jahre dieses Jahr. 4 Jahre, ja. Also, Pokémon verbindet Menschen. Durchaus. Ohne Pokémon hätte ich sie nie getroffen. Richtig. Genau. Gut, aber ich meine, das war als Vorgeplänkel. Den Rest werden wir sicherlich dann während des Gesprächs noch benutzen. Was ist Pokémon eigentlich? Worum geht's in Pokémon? Sammeln, tauschen. kämpfen. Na, du hast gerade auch schon mal angedeutet, dass man rumlaufen muss und dann irgendwie diesen Monstern halt begegnet. Das ist also ist ein JRPG, wenn man das so sagen möchte. Du läufst dann rum und begegnest diesen Monstern, kannst sie halt mitnehmen, in seine Party aufnehmen und kannst sie gegeneinander antreten lassen. Ja, was liegt in der Natur des Menschen? Sammeln. Sammeln. Und dadurch, dass es immer mehr gibt, will man sie alle haben. Und das macht den Suchtfaktor von dem Spiel auch aus. Und das war auch sofort der Claim, der Werbespruch war ja, schnapp sie dir alle. Gotta catch them all. Die Marketingnummer, das war, also das hat unheimlich funktioniert bei den Kids, ne? Also diese Beschäftigung, ja. So, auch dieser Eskapismus da drin, nach dem Motto, dass ich einfach mal eine fremde Welt. Der Poker-Rap am Ende. Komm Pokémon. Und schnapp sie dir, Pokémon. Genau. So, wo dann irgendwie die Viecher aufgezählt wurden. Und jedes Mal, also immer wenn ich Pokémon geguckt habe am Ende, war halt noch ein neues Monster, das ich vorher noch nie gesehen hatte. Ja. Teilweise mit falschen Bildern. Ich will der Beste sein, so gut wie keiner war. Ich fang sie alle ein, ich kenne die Gefahr. Electabuzz, Dick, Dani, Doran, Mankey, Risaflor, Radfratz, Ibitak, Taubsi, Golking, Blitzer, Dragoran, Nebula, Ponita, Aquanaq, Quapos, Meppo. Komm und schnapp sie dir. Pokémon. Ich reise durch das Land, ich suche weit und breit. Die Kraft, die in ihnen steckt, wird durch mich befreit. Omot, Quapsel, Nidorino, Eltoron, Pisaklos, Slimer, Satenia, Lavados, Nidoking, Porenta, Abra, Pomelov, Kingler, Rihorn, Pixie, Knuddelkopf. Komm und schnapp sie dir, Pokémon. Oh, das war der Pokémon. Und es blieb halt nicht bei der Fernsehserie, sondern es gab noch Filme. Und halt eben andere Spiele, dann andere Konsolen, und dann gab es Merchandise. Erinnerst du dich denn noch an die ganzen Merchandise-Geschichten? Klar. Wie damals die Läden ausgesehen haben? Teilweise saßen die Läden voll mit Pokémon. Ja. Die Kimme saß voll mit Pokémon. Ja. Überall konntest du die Pokémons gewinnen, kaufen. Jeder hatte nur Pokémon. Und es hat nicht mal genervt. Das war's. Nee. Also uns zumindest nicht. Ja. Ne? Alle anderen schon. Und die armen Eltern, die es bezahlen dürfen. Wahrscheinlich sehr genervt. Also du bist in den, egal welchen Laden reingekommen, überall waren überall Pokémon. Pokémon-Nudeln, Pokémon-Ketchup, Pokémon-Spielzeug, Pokémon-Bettwäsche, T-Shirts, Socken. Gibt es zwar zum Teil heute auch noch, aber dann nämlich Bootleg-Spielzeuge aus Fernost, also wo dann irgendwie Pokébälle waren mit Digimon drin. Digimon ist auch nochmal so ein anderes Phänomen, so ein kleineres daneben, aber das war schon echt groß, ne? Das war ein richtiger Hype. Ja. Also die 2000er Jahre waren so die Hochzeit, so die frühen 2000er Jahre, Fernsehsendung. Wirklich den ganzen Nachmittag, Marathon. Das war echt maximal. Hattest du denn nicht sogar mal diese Pokémon-Nudeln geholt und wir haben die zusammen gekocht? Pokémon-Nudeln? Ja, es waren so Pikachu-Nudeln und Mauzi-Nudeln mit roter Soße. Ich meine, dass du dir das mal geholt hattest. Ich würde es jetzt nicht abstreiten, aber wirklich bewusst erinnern könnte ich mich jetzt nicht. Weil ich habe damals so viel dummes Zeug gekauft, wie man in den ganzen Zeitschriften sehen kann. Ja. Ich habe wirklich unheimlich viel dummes Zeug gekauft. Also, ach, weil ich habe... Nein, wir natürlich. Aber wie gesagt, diese Zeitschriften sind natürlich das beste Beispiel. Wir sind ins Kino gegangen, wirklich erster Tag, 21.12.2000. Das war der Premierentag. 3 Tage vor Weihnachten. Ne? Wobei, das war so die Zeit, da habe ich Pokémon schon gar nicht mehr so ernst genommen. Zumindest die Videospiele schon. Aber so die Serie nicht, weil ich kann mich erinnern, dass ich da gesessen habe und dann springt Misty doch irgendwann ins Wasser. Und du schriefst, ausziehen! Ja, da kann ich mich noch genau dran erinnern. Oh mein Gott! Und ich habe das nicht mehr ernst genommen. Ich konnte, also die Spiele selber ja, weil ich war 2000, war ich 15. Und ich hatte plötzlich so ein elitäres, pubertäres Gefühl, nee Steffen, du bist jetzt zu alt für Pokémon, du brauchst das nicht mehr ernst nehmen. Das haben viele. Und, hab die Spiele aber schon noch gerne gespielt, so ist es nicht, aber... Man hat's ja nur heimlich getan. Dürfte auch keiner wissen. Ja. Das war das Problem. Ja. Also, das durfte irgendwann keiner... Das war das Problem, war das dann irgendwie ein Pokémon-Spiel dabei und alle haben gesagt, du beschäftigst dich mit Anime und mit Pokémon und wie kannst du nur, das ist doch Kinderkram. Ja. Dann hast du dir eine Videospielsammlung geguckt und oder auf deren Rechner und haben die Hentai auf dem Rechner gehabt und weiß der Geier was. Und Pokémon. Pokémon-Hentai. Googles nicht. Das war Regel schon... Regel 34. Googles nicht. Regel 34 gilt auch für Pokémon. Auch für die Monster. Gilt für alles. Gilt für alles. Ich sag nur Gardevoir. Such nicht nach Gardevoir Hentai. Alter. Du brauchst nicht mal nach Hentai suchen. Du kannst einfach nur Gardevoir eingeben. Das ist automatisch. Wenn du die Self-Search bei Google ausmachst, bekommst du es. Und zwar auf den vordersten Plätzen. Ja. Das ist das Bedenkliche. Ich hab lange Probleme mit Pokémon gehabt. Und zwar genau deswegen. Weil du wurdest halt echt komisch angeguckt. Obwohl es echt normal war. Also jeder hat es irgendwie gespielt. Und wenn du heute Leute fragst, natürlich habe ich damals Pokémon gespielt. Und wenn Leute, wenn ich meine Timeline heute angucke und es kommt ein neues Pokémon-Spiel raus, Leute in meinem Alter oder älter freuen sich darüber. Ja, und spielen es auch noch. Das ist so diese Phase. Erst bist du ein Kind und findest das noch ganz gut. Dann wird die Phase, wo du in die Pubertät kommst, dann ist das alles uncool, was so kindisch war. Und dann, wenn diese Pubertätsphase vorbei ist, dann ist es dir scheißegal, wie kindisch das ist. Ja. Du magst es, du spielst es und du sagst es auch. Es ist scheißegal. Und ich kann mich daran erinnern, in dem Filmforum war ich irgendwann einer mit der Ältesten. Film selber ist ja nur irgendwie ein Jahr, vielleicht ziemlich genau ein Jahr älter als ich. Das glaube ich irgendwie noch ein... Ich bin 8. Mai Geburtstag, ich habe 9. Mai Geburtstag und der ist ein knappes Jahr älter als ich und der war damals schon um die 20 und ich habe da wirklich so Anfang der 2000er Jahre gesessen und war wirklich mit einer der Älteren. Ich meine, die Admins waren teilweise Mitte 20, aber so von den normalen Usern war ich mit der Ältesten und ich habe mich da schon ein bisschen komisch gefühlt, wenn da so 12-jährige Kids und plötzlich kamen, es gab ein neues Pokémon-Spiel und die Kids spülten dann so in dieses Forum rein und dann sitzt du da so als ein alter Kerl und denkst so, komisch, gar nicht so meine Altersklasse. Ja, es ist bei mir heute so. Wenn ich heute auf Flip gehe und sehe dann die, was weiß ich, 12- bis 15-Jährigen oder so, scheiße, du bist alt geworden. Das kommt auch ganz drauf an, in welchem Bereich du guckst. Wenn du jetzt eher in den Competitive-Spieler-Bereich gehst, wo die Elite-Züchter sind, da wirst du eher die Älteren treffen. Das ist und richtig. Normalen Casual-Gameplay, da sind die ganzen Jüngeren. Ja, wobei, da findest du auch Ältere. Also ich meine, die Sache ist ja, Pokémon lässt dir so viele Möglichkeiten. Du kannst es halt einfach nur spielen, der Story folgen, kannst die Viecher trainieren oder grinden halt, je nachdem, wie du das halt brauchst. Aber du kannst halt richtig tief reingehen. Ne? Wie du schon sagst, Elite-Züchter, da reden wir gleich nochmal drüber. Dann haben sich noch andere Dinge gebildet, wo Tina bestimmt noch was zu sagen kann. Ich fand damals diese Elite-Züchter bei uns im Forum immer so ein bisschen so elitär tatsächlich, weil die auf uns runtergeguckt haben, nach dem Motto, ja, wir können diese geheim verdeckten Werte ausrechnen, wir haben diese Formel rausgefunden. Und wir züchten die Pokémon also damals schon zu den Zeiten, wo das noch überhaupt nicht möglich, also noch gar nicht großartig bekannt war, konnten die halt diese versteckten Werte herausfinden und haben dann eben angefangen, in der goldenen und silbernen Edition schon, glaube ich, ne, diese super tollen, starken Pokémon zu züchten, die irgendwie noch die Attacke können und noch die Attacke. Und ich habe davor gesessen und gedacht, ja, ich habe da einen Arsch offen. Das ist doch. Ne? Ja, kannst du sagen, das fing an, sobald man züchten konnte. Ja. Ne? Damals fand ich es noch doof. Heutzutage mache ich das auch teilweise. Also ich habe... Ich habe mir schon ein paar gezüchtet, die auch schon so sind, wie man sie spielen würde halt, ne? Weil mit den Werten, die am besten sind. Aber es ist nicht so meins, sag ich mal so. Ich sag mal, spätestens Kristall war auch so designt, dass man sich ruhig solche Viecher züchten konnte, wegen diesem Duellturm, ohne DV-Pokémon, die EV trainiert sind. Also die versteckten Werte. Genau, die versteckten Werte nennt man EV und DV. Ohne diese perfekten Pokémon bist du da nicht weit gekommen. Mhm. Habe ich nie ausprobiert. Ich bin da nie reingegangen. Ich habe das, glaube ich, einmal versucht und habe gesagt, so, ne, dieser blöde Kristallturm, der geht mir auf den Nerven. Genau. Also das habe ich nie versucht. Also irgendwie. Das war bei mir genauso. Das war mal meine Beschäftigung auf der Toilette. Und du hast lange auf dem Klo gesessen. Ja, waren viele Versuche. Mittlerweile sind schon 2 Generationen hinterhergespielt worden. Ja, willst du noch ein bisschen was über dieses Elite-Züchten sagen? Weil ich könnte jetzt ziemlich tief reingehen in das Thema, worauf man da achtet. Es wären zum Beispiel die passenden Wesen. Pokémon haben, wie viele Wesen waren? 16 Wesen? Boah, keine Ahnung. Auf jeden Fall eine Menge an Wesen. Jedes Wesen senkt einen Wert und steigert einen Wert. Es gibt aber auch neutrale Wesen, ne? Die senken und steigern quasi immer den gleichen Wert. Technisch gesehen. Ja, diskutiert jetzt nicht darüber. Also grundsätzliche Informationen reichen da, glaube ich. Und züchtet man sich halt mit diversen Items. Ewigstein vererbt zum Beispiel garantiert, seit Generation 6 garantiert, das Wesen. Und dann gibt es noch so viele diverse Zucht-Items, um bestimmte Werte weiter zu züchten. Genau. Und so kriegt man teilweise 31 Punkte... so über 50 Punkte auf einem Wert mehr, wenn man ein Pokémon züchtet. Das macht einen gewaltigen Unterschied aus. Besonders bei Initiative. Weil es ist immer wichtig zu wissen, ob dein Pokémon als erstes angreift oder nicht. Weil die Pokémon haben tatsächlich Werte wie Charaktere in einem normalen japanischen Rollenspiel. Genau. Ne, mit Defensive, Offensive, also Angriff, Verteidigung, Initiative, da gibt es noch Spezialverteidigung, Spezialangriff, was ich nicht verstanden habe, was das soll. Habe ich bis heute nicht verstanden, warum die noch einen Spezialangriff und Spezialverteidigung haben. Und dann eben diese Werte, die du gerade angesprochen hast, die man irgendwie ausrechnen muss. Ne? Ja. Ja, ausrechnen, heutzutage musst du nicht mal mehr großartig ausrechnen. Zum Teil zeigt einem der Spieler es auch schon indirekt an. Okay. Mhm. Du kannst, da gibt es einen NPC, den laberst du an, der sagt dir, yo, der Wert ist gut, der Wert ist gut, der ist nicht so gut. Okay, aber solche Charaktere kenne ich. Dein Pokémon ist super und dein Pokémon ist schlecht und ich habe überhaupt nicht verstanden, was der von mir will. Genau, der sagt das in der, hat einen generellen Spruch, der zeigt dir an, wie viel Punkte, also den Bereich, wie viele Punkte allgemein das Pokémon hat, an Gen, sag ich mal. Ich nenne diese DVs, nenne ich jetzt einfach mal Gene. Jedes Pokémon kann auf jeden Wert 31 DVs maximal haben. Okay. Und man versucht natürlich so zu züchten, dass so ziemlich alle Werte, bis auf der unwichtige, es gibt meiste Zeit, hat ein Pokémon immer einen unwichtigen Wert, den du komplett vernachlässigen kannst, weil meistens sind sie entweder physisch vom Angriff oder speziell. Okay. Oder auch physisch von der Verteidigung oder speziell. Und dann züchtet man sich die so, dass man wenigstens 5 Werte auf 31 hat. Mhm. Und das sagt der, zum Beispiel sagt der einen Spruch, ich habe jetzt gerade keinen im Kopf, der sagt, okay, deine Werte von den Pokémon sind schon mal sehr gut, sehr hoch. Besonders hervorzuheben, und das, wenn er sagt, besonders hervorzuheben, sind das immer die 31er. Okay. Ist der Wert, der Wert, der Wert, der Wert und der Wert. Und dann weißt du schon, welche Werte du auf Maximum hast. So weißt du das schon mal. Und dann gibt's jetzt dieses, in Generation 6, dieses Supertraining. Da kannst du anhand des Diagramms schon in etwa abschätzen, wie viel EVs, also Effort Values, Erfahrung, auf die einzelnen Werte verteilt sind. Wie oft muss man dann die Pokémon miteinander kreuzen, dass man da wirklich super Ergebnisse erzielen kann? Sehr oft. Also kann teilweise sehr lange dauern, ja. Du musst halt Pokémon, die du gefangen hast, erstmal bei diesen Typen testen lassen, ob die schon Werte auf 31 haben oder nicht. Und dann züchtest du sie untereinander, bis du ein Pokémon hast mit mehreren Werten auf 31. Und das machst du immer weiter, bis du wieder einen Partner dafür hast und so weiter und so weiter. Da können schon mal 50 bis 100 sein, bis du erstmal gute Eltern hast für das Perfekte. Hm. Und du musst auch jedes Mal warten, bis sie ein Ei legen, bis sie sich paaren, ein Ei legen und dann musst du noch rumlaufen, um es auszubrüten. Ja. Was hat zum Kotzen? Ja, gar keine Also ich habe das Züchten tatsächlich damals, also das war ja dazu gedacht, dass man diese neuen Baby-Pokémon halt eben bekommen konnte. Mhm. Die Vorstufen waren zu Pikachu beispielsweise. Da kriegst du noch eine Vorstufe. Ansonsten funktioniert das ja in so einer Art erweiterten Schere-Stein-Papier-Prinzip. Dass man also verschiedene Elemente, jedes Pokémon hat ein Element, beispielsweise Feuer, Wasser, und Wasser ist effektiv auf Feuer, weil Wasser löscht das Feuer. Und dann geht das halt immer nur so weiter. Wie viele gibt's jetzt? Wie viele Elemente? Sind noch keine neuen dazugekommen, bis auf dieses Feen-Pokémon. Fee, nur Fee, sonst nichts. Ja. Genau. Also Feuer, Wasser, Elektrizität, also Elektro, dann Pflanze, habe ich noch vergessen. Normal, diese neutralen Pokémon, dann hast du Boden und Stein, ne? Und beides. Eis. Flug, Eis. Drache. Gift. Unlicht ist das eine, was du noch erwähnt hast. Stahl, genau. Da sind auch zwei hinterhergekommen, Stahl-Pokémon, genau. Stahl und Unlicht kamen Generation 2 dazu. Genau. Ne? Und dann hat es wirklich lange gedauert, bis diese Feen-Pokémon dazugekommen sind, ne? Ja. Das ist vor kurzem erst, irgendwie vor 2 Jahren. In Generation 6. Generation 6. Die sind mal gestartet mit, ich glaube, 80 Pokémon in der ersten Generation, in den japanischen Spielen, ne? Ja, in Rot und Grün. Rot und Grün. Also es gab erst eben diese beiden japanischen Spiele, Rot und Grün. Da waren irgendwie 88 Pokémon drin, dann haben sie diese rote und blaue Edition gemacht, international, und haben dann eben diese ersten 151 Pokémon. Es gab, glaube ich, schon die ersten 150 in den alten Grün und Rot, aber die hatten nur 80 pro Spiel. Ach so. Ja, es gab da schon die 150. Ich hatte nämlich die alten ROMs mal angespielt, die hatten wirklich schon von 1 bis 51. Dann haben die untereinander aufgeteilt. Ja. Daher kommt diese Legende. Aber ich hatte immer so im Kopf, dass die noch Monster dazu erfunden haben. Das war, glaube ich, das erste Stadium, was hier nie rauskam. Stimmt. Das hatte, glaube ich, 80 Pokémon. Da war das, da hast du recht. die Pokémon-Spiele haben auch, soweit ich weiß, dafür gesorgt, dass der Game Boy Advance, der irgendwie schon fertig war, noch mal ein bisschen in der Schublade verschwand. Ne? Ganz genau. Die haben den Game Boy Color nachgeschoben, nach dem Motto, nö, die verkaufen nur noch die Konsole durch die Pokémon-Spiele. Ja, halten den Game Boy Advance mal zurück. Und also die zweite Generation hat dann ja schon Game Boy Color gemacht. Das waren dann, also erst war es, also erst in Japan rot und grün und dann rot und blau. Und dann kam noch die gelbe Edition dazu. Die hatte auch schon Color-Unterstützung, genau. Aber nicht offiziell. Das war so Super Nintendo-Style, hätte ich was gesagt. Genau. So ein Super Game Boy. So ein bisschen was furchtbar. Also wurden einfach als Color-Farben einfach die Super Game Boy-Farben genommen. Genau. Richtig. Also wenn man so ein Game Boy-Spiel in ein Super Game Boy reingesteckt hat, dann konnte man das so ein bisschen einfärben. Ja. Und dann kam eben Gold und Silber dazu. Das hat sich einiges geändert, oder? Da wurde es richtig bunt. Da wurde es richtig knallbunt. Ich weiß noch, wie wir uns die Spiele vorbestellt haben. Beziehungsweise du hast sie vorbestellt, weil du in Rheine gewohnt hast. Genau. Hast du da keine Läden in der Nähe hier in Salzberg? Salzberg ist ein Dorf. Ich wohne schon in einem Kuhkauf. Salzberg ist halt echt ein Dorf. Also das ist... Ja, du hast die Spiele vorbestellt. Oh ja, den Nachmittag, das weiß ich auch noch. Und dann riefst du an, oh, Karstadt hat heute angerufen. Ich kann die Spiele schon abholen. Sonst war das immer ein Krampf, sich mit Kevin zu treffen. Entweder hat er es vergessen oder ist zu seiner Oma gegangen, wollte er nicht weg, weil da gab es lecker Essen und Fernsehen. Und seine Oma hat irgendwie nur 5 Minuten vor mir weggewohnt, aber Oma war wichtiger. Aber dann habe ich die Spiele abgeholt und habe ihn angerufen und ich sage, du Kevin, ich habe die Spiele jetzt gleich hier. Der war 20 Minuten später, war der bei mir. Und stand bei mir im Zimmer. Wo? Du hast angerufen. Die Spiele sind da. Es ist bunt. Bunt. Und kannst du heute kommen? Ich versuch's. Ne? 20 Minuten später. Ja, ich rief meinen Onkel an, der war noch auf Arbeit, der hat zufällig in Salzberg gearbeitet. Mhm. Und fragt, ob er mich mitnimmt. Ja, ich habe gleich Feierabend, ich hole dich. Zack, um 20 Minuten war ich da. Ich habe gedacht, keine Ahnung, ob denn jetzt jemand Zucker morgens in die Cornflakes reingetan hat oder keine Ahnung. Und ich gedacht, wie kann der in 20 Minuten, sonst war das immer ein Krampf. Wir haben wirklich, glaube ich, an dem Tag so weit gespielt, dass man tauschen konnte, eben den ersten, zweiten Orden. Man hat erstmal die Starter getauscht, glaube ich. Ne? Das ist ganz wichtig, weil es gibt immer zwei Editionen und unterscheiden sich dann darin, welche Pokémon man fangen kann. Man kann halt bestimmte Pokémon nicht in der einen fangen, dafür in der anderen. Das soll dazu führen, dass Nintendo mehr Spiele verkauft. Und natürlich, dass man sich vernetzt. Also dieser soziale Aspekt ist bis heute ganz wichtig. Früher hat man sich tatsächlich getroffen, hat ein Linkkabel benutzt. Linkkabel, liebe Kinder, das ist wie ein USB-Kabel. Nur für Gameboys. Kennt man nicht mehr. Immer weniger Bandbreite. Immer weniger Bandbreite und ganz kurz. Kurz? So kurz war das gar nicht. Komm drauf an, was war, als du gekauft hast. Ich glaube, das offizielle von Nintendo war, glaube ich, nur das so ein. War wirklich nur so ein Stückchen. So ein Stückchen, ja, so ein Gordel. Halb Meter vielleicht. Heute kannst du, also beim Game Boy Color ging das, glaube ich, schon per Funk das Tauschen. Nee. Oder Infrarot. Ab den Game Boy Advance hatten die das so einen ja, genau. Schönen. Den habe ich nämlich nicht mehr, tatsächlich, den Adapter. Jetzt macht er wieder die Schublade auf. Ich fasse es nicht. Ich hole sie einfach mal raus. Okay, okay, du hast so eine Kiste, so eine Toilettenpapierkiste mit. Game Boy spielen. Guck mal, du hast denn die blaue Edition drin. Ich habe meine Pokémon-Spiele fast alle weg. Diesen super Wireless-Adapter, der lag bei Gold und Silber. Der Blattgrün und Feuerrot. Feuerrot und Blattgrün dabei. Das waren die ersten Spiele. Revolutionär. Da haben sie... Wo du dich ins Gästeschlafzimmer bei mir gesetzt hast und wir dann geschattet haben über die beiden Gameboys. Genau. Das war auch bescheuert. Aber das ging erst in der Game Boy Advance-Generation. Das waren auch die einzigen, die das unterstützt haben. Blattgrün und Feuerrot. Smart, ne? Auch. Smart auch noch, ja, gut. Ja, aber da war das, nicht mehr dabei, das Ding. Stimmt. Echt? Ja, das war da nicht bei. Das war bei Grün und Feuerrot dabei. Dann haben sie also die Generation ging auch total an mir vorbei irgendwie, außer Feuerrot und Blattgrün. Ja, irgendwie schon. Ich habe Smart noch gespielt, aber auf dem Emulator. Ich hab Saphir. Die habe ich. Nee, gar nicht, weil die Rubin habe ich inzwischen auch. Ja, mittlerweile habe ich auch für Saphir. Nachhinein. Ja, von mir das ja sammelt. Ne? Aber der Game Boy Color hatte noch so ein Infrarot-Dingsi. Und da konnte man Geheimgabe. Genau, Geheimgabe. Da kam mich immer an. Geheimgabe. Mein Bruder hat's gehasst. Und immer wenn du meinen Bruder gesehen hast, Geheimgabe. Hieß, glaube ich, Matthias, hieß bei dir irgendwann nur noch Geheimgabe. Weil so, wo zweite Generation angefangen ist, da hat das so, da wo ich gewohnt habe, schon aufgehört. Hier aber auch. Ein paar haben es noch gespielt, aber dann so, als ich von der Grundschule runter war, da hat es so ziemlich aufgehört. Aber ich weiß noch, dass ich mir damals für richtig viel Geld so ein Cheat-Modul gekauft habe. Das war richtig teuer. Und dann habe ich in der Nachbarschaft immer Mews verteilt. die ich aber vorher Sex genannt habe. Das heißt, die komplette Nachbarschaft hat den bloß die Sex hießen. Du konntest dann den Spitznamen ja nicht mehr ändern, wenn du es getauscht hattest. Alle an mir, aber das hieß dann irgendwie Sex oder Ficken oder irgendwie sowas. Wir waren lustig. Auch noch rein. Wir waren sehr lustig damals. Und wir haben tatsächlich original auf der Bordsteinkante gesessen und haben Pokémon gespielt. Haben getauscht, haben gegeneinander gekämpft. Das hat, wie es von Nintendo bzw. Game Freak gedacht war. Genau, das war wirklich, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, weil die Eltern würden das, glaube ich, gar nicht mehr erlauben, diese teuren Videospielkonsolen mit nach draußen zu nehmen. Nee. Die sind ja viel zu erlaubt, fragil. Ich würde mein Kind ja auch nicht erlauben. Ich nehme mal einen 20-2 Euro DS, nehme ich auch nicht mit nach draußen. Nee. Das ist einfach viel zu, das waren 400 Mark. Da haben wir uns überhaupt keine Gedanken drum gemacht. Wir haben den Gamer mit rausgenommen, wenn der hingefallen ist, war der Boden halt kaputt. Ja. Damals waren die Sachen noch sehr stabil gebaut. Ich hatte ja als Kind eben, als ein jüngeres Kind schon einen Gameboy gehabt. Der hat echt lange gehalten, der fiel hinterher auseinander. Dann habe ich mir den Gameboy Color geholt. Dann hatte ich hinterher den schwarzen Advance. Den habe ich auch sehr günstig bekommen. Den habe ich bis heute, den habe ich nicht weggegeben. Wollen wir nochmal über Pokémon Stadium reden? Du hattest das gerade nochmal erwähnt. Ja. Das war, du konntest dann tatsächlich deine Pokémon auf das N64 laden und dann in 3D diese Viecher gegeneinander kämpfen lassen. Das war richtig großartig. Ich habe nie eine N64 gehabt. Hm. Ich habe es immer nur bei meinem Kumpel gespielt. Aber es war einfach Hammer, wenn man gegeneinander schön auf den N64 in 3D die Pokémon kämpfen hatte. Yeah. Und die Grafik war, also aus damaliger Sicht, war die richtig Bombe. Weil es war das erste Mal, du hast ein Monster trainiert, hast das da hochgeladen und hast zum ersten Mal dieses Viech in 3D wie in der Serie gesehen. Und das waren deine Pokémon, die hatten deine Spitznamen, deine Attacken, die du denen gegeben hattest, ja, die du trainiert hattest. Das war richtig klasse, als ich das gespielt hatte. Ich hab's ja immer noch, ne? Aber es war richtig super. Vor allem konntest du, Stadium hat die Pokémon auch so ein bisschen nach dem Spitznamen gefärbt. Ja. So konntest du teilweise... Anfangsbuchstaben war das, glaube ich, ne? Ja, es hatte irgendwas mit den Namen zu tun, wie das gefärbt wurde. Und je nachdem, wie man es genannt hat, sah es halt ein bisschen anders aus. Teilweise sogar wie Shinies, obwohl es die da noch nicht gab. Muss mal gucken, hier sind auch irgendwo so... Da gab es richtig Guides zu in irgendwelchen Zeitschriften, wie du deine Pokémon benennen sollst, damit die so und so aussehen. Echt? Ja. Kidzone oder sowas. Kidzone haben wir damals auch. Kidzone ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Das war, glaube ich, damals die Zeitschrift. Für Videospiele. Gibt dir das mal Handy-Logos? Hinten drauf. Scheiße. Genau, die Werbung für diese Handy-Logos. Hier gibt's was drauf. Bestell mal eins. So einfach werde die Nummern sind. Das sind 090, die gibt's ja gar nicht mehr. Handynummer angeben, in einer Minute per SMS empfangen, Logos nach Empfang speichern. Stan Eminem, ich gehe nicht ohne dich, Walter. Was? Miss Jackson Outcast. I'm sorry, Miss Jackson. Who let the dogs out? Und dann klang das aber. Ich spiele das gleich mal ein. Damals, wenn du ein Handy hattest, warst du der King. I schicke dem, brim, brim. Ja. Also, man hat auch diese Pixel-Logos mit so Augen, so diese Feigling-Augen oder sowas. Damals in der Nuke. Machen da gleich mal Fotos von. Und die waren teuer, diese Pokémon-Stadium-Dinger. Die waren ja so 150 Mark, glaube ich. 149 Mark hat ein Spiel gekostet, Mark. Ja. Was? Ja. Wieso habe ich das gekriegt? Nintendo 64-Spiele waren verdammt teuer. Und Pokémon der Film, da reden wir gleich auch nochmal drüber. Und Pokémon Stadium war extra teuer, weil da dieser Kasten bei war, dass du Gameboy-Spiele in den Controller stecken konntest. Ich glaube, ich hatte diese Transfer-Pack hieß das. Genau. Ich glaube, ich hatte das damals als Bundle gekriegt. Das konntest du nur für Pokémon benutzen und nachher, glaube ich, noch für Mario Tennis oder Mario Golf. Keine Ahnung. Ja, Mario Golf, glaube ich. Da konntest du das auch, konntest du die Charakter aufs N64 laden. Und bei Tennis, glaube ich, auch. Oh, cool. Diese Dinger hatte ich doch auch mal. Diese leuchtenden Pokémon-Schlüsselanhänger. Dann konntest du draufdrücken und hat der Arsch geleuchtet, glaube ich. Oder genau. Das war von innen. Das war wie Hundespielzeug. Du konntest da was irgendwie rumdrehen, dann haben die, wenn die gewackelt haben, haben die geleuchtet. Genau wie Pokémon. Und die Zeitschriften natürlich auch diese ganzen Pixel-Grafiken vom Game Boy Color. Das sind alles Kindheitserinnerungen. Ich wollte tatsächlich mal, wir haben bei Bonzen Rheine diesen neuen kleinen Retro-Laden, wo du auch diese ganzen Gebrauchsspiele kaufen konntest. War kannst du den da gegenüber von der Stadthalle? Ja, letztens auch gesehen. Da wollte ich die Hefte hingeben. Weil ich habe gedacht, brauchst du ja nicht mehr. Und das stand jetzt, ich glaube, so anderthalb Monate bei mir an der Haustür, an der Wohnungstür. Und ich gesagt, wenn du mal rausgehst, nimmst du die mit. Und dann habe ich dann irgendwann gedacht, Haschleck, ich behalte das. Das sind Kindheitserinnerungen. Also ja. Das sehe ich nicht ein. Hier, Barbie Schiller. Die hat doch irgendwann mal das Pokémon-Titellied gesungen. Das zweite, glaube ich. Oder? War das nicht für den ersten Film? Auch. Aber ich meine, dass sie sogar irgendwann, die hat auch eine eigene CD gemacht. Da war die, glaube ich, 15, 16 oder so, oder jünger. Hier, Barbie Schiller in der Dunkelheit der Nacht auf diesem Pokémon-Album. Das, was ich auch hatte. Gebootleckt von der tschechischen Grenze. Kein Scherz. Hübsches Mädchen, kam, glaube ich, aus Bayern. Keiner ist perfekt. Also aus dem Ausland. Circa. Aber da waren, also diese Pokémon-Spiele waren halt wirklich cool designed. Da waren so diese Charaktere aus den Spielen nochmal in die Serie übertragen. Ihr könnt euch nochmal so ein bisschen über die Serie auch reden. Wollen wir jetzt mal ein bisschen über die Serie reden vielleicht? Passt gerade ganz gut, weil wir haben ja überall diese Serienfiguren drauf. Weil im Spiel hattest du ja Rot und Blau. Das waren ja die Charaktere. Ja. Oder Shigeru und, wie hieß der andere nochmal? Satoshi, glaube ich. Genau. Die Charaktere, die waren ja nach den Entwicklern benannt. Mhm. Shigeru nach Shigeru Miyamoto und ich glaube Satoshi Tajiri. Richtig. Danach waren, glaube ich, auch die Charaktere benannt. Also der bei uns Gary hieß und eben Ash praktisch. Und bei uns hießen die, glaube ich, einfach nur Rot und Blau. Ja. Genau. Und da hat man aber in der Serie, und soweit ich weiß, hat man die Serie auch parallel zu dem ersten Spiel entwickelt, hat man da eben Ash Ketchum draus gemacht im amerikanischen und deutschen, der keins von diesen Starter-Pokémon kriegt, weil er irgendwie morgens verpennt, aber doch irgendwie Pokémon-Meister wird. Das bis heute übrigens nicht geschafft hat. Er ist bis heute kein Pokémon-Meister geworden. Doch, von der Orange Liga. Von der Orange Liga? Ja, von der die nicht mal Kanon im Spiel ist. In irgendwelchen Filler-Folgen. Ja. und hat dieses Pikachu bekommen, was total widerspenstig war und so. Trifft dann irgendwie auf seinem ersten Abenteuer Misty, macht das Fahrrad kaputt von ihr, weswegen sie ihm auch die ganze Zeit folgt, weil sie immer das Fahrrad von ihm haben möchte. Und der Enkel von Professor Eich ist eben Gary und nicht Apazocki in Maitashi. weiß ich nicht, wie habt ihr die Serie erlebt? Tina? Also, ich hab sie damals... Dein Name ist Tina. Du hast auf mich gezeigt und Tina gesagt. Ich hab Tina gesagt, ich hab dich vielleicht angeguckt. Tina. Ja, hallo. Hallo erstmal. Willkommen bei Piep. Hallo, liebe Liebenden. Ich bin wieder euer Briskeschneider. Das kennt doch kein Mensch mehr. Tina, bitte. Okay. Wie ich vorhin auch schon gesagt habe, das fing ja dann an, nachmittags auf RTL 2 oder was das da war, zu laufen. Mhm. Und ja, war das dann halt so mein Nachmittagsprogramm, weil wenn ich von der Schule kam, habe ich es dann halt auch mitgeguckt. Und ja, ich habe erst gedacht, das ist voll stumpf. Okay. Das Pikachu ging mir am Anfang total auf die Nerven, weil es halt so rumgezickt hat. Mhm. Und irgendwie hieß ja, der war ja irgendwie 10 Jahre alt und ich war ja nicht großartig älter. Mhm. Und irgendwie hat man sich dann doch gedacht, scheiße, das willst du auch machen. Wir wollten alle Pokémon-Meister werden, ne? Jeder ja. Fall. Und dann habe ich halt mal weitergeguckt und er hat dann halt auch alle 3 Starter bekommen, die es in den Spielen gab. Dieser Sangumanda Shigi hat er alle 3 bekommen. Und was ich ganz traurig fand, was auch sehr viele... wo sehr viele mir zustimmen werden. Was ich sehr, sehr traurig fand, war, wo Smetbo gegangen ist. Ne? Weißt du das noch? Oh, das war herzzerbrechend. Das war, ja. Scheiße. Das war auch sehr emotional in der Serie. Also, das habe ich dem nie verziehen. Emotionen haben die ja teilweise gut rübergebracht. Ich glaube, ansonsten hätten die Serie auch gar nicht mehr... Ich meine, der hat Pikachu bekommen, hat irgendwie bis Level 100 trainiert, dann ist am Anfang der nächsten Staffel irgendwas passiert, auf Level 0 zurückgesetzt. Ja, irgendwie und dann, schon. Und dann musste der, also sonst hätte man ja gar nicht erklären können, wie er dieses Pokémon hat und in der neuen Liga überhaupt nicht mehr bestehen kann. Und genauso hat er immer seine stärksten Pokémon freigelassen, eben Smetbo, Glurak später. Ne? Und Glurak war meiner Meinung nach am traurigsten, weil er hatte ja Glumanda. Und er hat Glumanda wirklich hochtrainiert und ist jetzt irgendwann zu Glutexo geworden. Das haben wir auch noch gar nicht gesagt. Pokémon entwickeln sich nämlich. Ne, Darwin'sche Theorie. Er hat Glurak aber gar nicht freigelassen. Er hat es nur zum Trainieren da in diesem Glurak Park. In diesem Glurak Park, genau. Und es kam in den späteren Folgen, in deren Folgen zu Schwarz und Weiß, kam es auch mal wieder. Okay. Ja, also ab und zu sieht man es wohl nochmal. Also richtig freigelassen ist es nicht, so wie Smetbo. Aber keins seiner anderen Pokémon durfte sich so entwickeln wie Glumanda und Glutexo. Und Glutexo hat irgendwann gar nicht mehr auf ihn gehört. Das war ich noch ganz, da fing das schon an. Ne? Als Glumanda sich entwickelt hatte, zu Glutexo, hat es aufgehört, auf ihn zu hören. Hat aber auch während des Kampfes geschlafen, also diese Szene, mit Glurak einfach im Hintergrund liegt und am Chillen ist und er versucht irgendwie Feuersturm und Glurak so. Da haben die einfach die Mechanik aus dem Spiel aufgegriffen, dass wenn die Pokémon getauft sind, Glumanda war ja nicht wirklich seins, sondern das hat er ja von jemandem gekriegt, Jein. Ja, die haben es aber so getan, als wenn es ja. Der hat es ja, glaube ich, bekommen oder irgendwie von irgendwem geschenkt. Wie ist der, da wollte der ursprüngliche Trainer wollte es ja nicht mehr haben, weil es so schwach war. Genau. Da hat er es ja übernommen und ja, nur hätte das nicht aufhören müssen, als er dann alle Orden hatte. Ja. Aber das war, glaube ich. Das war der Running Gag. Genau, und die Serie hat sich ja viele Freiheiten genommen. Die Pokémon sahen zum Teil ein bisschen anders aus als im Spiel. Dann hat man ja in der goldenen Version, oh Quatsch, doch in der goldenen Version teilweise irgendwie so eine lilafarbene Spinne gehabt, die war in der Serie aber dann blau oder grün oder keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Ja, Weberhack war in Gold und Silber noch fast shiny Farben, kannst du sagen. War lila und dann war sie in der Serie in grün und in Kristall war sie danach auch grün. In Kristall war sie grün, ja. Genau, da haben sie nochmal die Anpassung gemacht. Ich habe hier dieses Comic, das ist einfach nur Szenen aus der Serie genommen, so ab Screenshots hätte ich fast gesagt. Und du hast zwei Figuren oder drei Figuren im Grunde genommen, ein sprechendes Pokémon, ein Mauzi, so eine kleine Katze und dann eben das Team Rocket. Jesse und James. Mhm. Ja. Am Anfang dachte ich, die wären voll böse und so, aber jetzt lache ich mich einfach nur drüber kaputt. Also als Kind hat man die auch schon nicht ernst genommen, weil die wollten halt warum auch immer Pikachu fangen, weil sie der Meinung waren, das wäre super stark und dann könnten sie ihren Chef irgendwie, Giovanni irgendwie beeindrucken oder sowas und haben halt, das war so dieses Schema, nach dem die Serie irgendwann nach, ich weiß nicht wie vielen Jahren, gibt es ja immer noch, wie viele Folgen gibt es davon? 1.000.503? Ich habe keine Ahnung, ich habe den Anime nicht mehr verfolgt, seitdem die in Höhlen waren. Okay, ja, doch schon sehr lange, ja. Ja, die ersten Folgen von Höhlen habe ich noch geguckt, aber dann haben die das auf einen anderen Sendeplatz gelegt und dann war ich noch nicht zu Hause. Und dann ja, dann haben sie Pokémon in der Zeit gelegt vom Sendeplatz her, dass es als Schüler nicht mehr sehen konntest. Okay. Es sei denn, du wohnst fast quasi an der Schule. Und selbst dann war es teilweise kompliziert, weil es vor eins angefangen ist. Ja, weil ich brauchte ja teilweise auch ziemlich lange nach Hause. Ich musste ja noch, was weiß ich, eine halbe Stunde mit Bus fahren und so. Was wollte ich jetzt noch sagen? Ja, ich komme nicht mehr drauf, ist auch nicht so wichtig. Ach genau, Jesse und James. Das war dieses Muster, also die haben angegriffen, ja, wir fangen jetzt Pikachu, da gab's doch diesen Spruch, jetzt gibt's Ärger und es wird noch härter, wie ging das? Nee. Das mache ich jetzt nicht. Könntest wir wollen du das? Über die Erde regieren, ich könnte und unseren eigenen Staat kreieren, Liebe und Wahrheit verurteilen wir, mehr und mehr Macht, das wollen wir. Jesse und James. Miau, genau. Dann Team Rocket, so schnell wie das Licht. Gebt lieber auf und bekämpft uns nicht. Und dann kam meistens Mauzi und sagt Miau, genau. Später kam dann wohin genau. Jetzt gibt's Ärger, schnapp dir den Pokeriegelblock. Oh, wie hart, die Kleine kriegt einen Schock. Ja, wir wollen über die Erde regieren. Und unseren eigenen Staat kreieren. Die Liebe und die Wahrheit verurteilen wir. Denn mehr und mehr Macht, das wollen wir. Ich bin Jesse. Und ich James. Wir sind Team Rocket und wir sind so schnell wie das Licht. Drum gebt lieber auf und verliert euren letzten Bissen nicht. Ja, genau. Wohin genau? Kalim. Und dann kam Satzenia und hat James gefressen. Ich habe auch nie wirklich nachvollziehen können, warum die unbedingt Pikachu klauen mussten. Ich meine, ja. Pikachu ist so ein 0815 Pokémon, nichts Besonderes. Aber es war halt die zentrale Identifikationsfigur. Und die wollten das ja eigentlich erst auf Mädchen ausrichten und wollten Pummeluff als zentrale. Pummeluff oder Pipi, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube Pipi. Pipi. Eins von diesen rosafarbenen Pokémon auf jeden Fall ins Zentrum dieser Serie stellen. Aber Pikachu ist es dann hinterher geworden. Das fand ich ganz spannend, weil Pokémon können eigentlich nicht sprechen. Also Mauzi ist eine der wenigen Ausnahmen. Und die sagen halt die ganze Zeit ihren Namen. Also zumindest in der Serie. Ne? Also Pika Pikachu oder Glumanda oder weiß ich nicht, Habitak. Aber in den Spielen selber klingen die anders. Das sind haben sie ihre Rufe. Rufe. Was ich eigentlich auch realistischer finde, weil Pokémon symbolisieren mehr oder weniger die Tiere in der Umwelt. Mhm. Die Tiere schreien auch nicht. Katze, Hund. Fisch. Das wäre witzig. Stell dir vor, die Vögel sitzen auf der Stange. Vogel. Wellensittich. Genau. 13 Faultier, 13 Faultier. Das wäre sehr cool. Bär. Ozelot. Du hast gewonnen. Definitiv. Grottenolm. Ich bin der Grottenolm der Hose. Absolut. Absolut. Absolut. Sakratte. Sakratte. genau. Was du sagst. Ich fand's halt schon. Du hattest halt in der Serie, hattest du ja immer Ash halt als zentrale Figur, dann Misty und Rocco im Supporting-Cast und dann ihre Pokémon halt jeweils. Rocco hat gar nicht so viel gekämpft, hat dann so ein paar Stein-Pokémon gehabt, ähnlich wie im Spiel. Und dann haben die ja irgendwann die Figuren auch ausgetauscht. Da war ich angepisst. Du hattest halt nur immer, kannst jetzt quasi sagen, du hast Ash und Pikachu als festes Ding und dann ist es immer ein Arena-Leiter aus der Generation und der weibliche Charakter. Genau. Na gut. Du konntest ja irgendwann in den Spielen auch zwischen einem Jungen und einem Mädchen wählen. Das war irgendwann war das Standard. Kristall war das neu. Dann haben sie es aber wieder sein gelassen. Was in den Schwarz-Weiß-Folgen aber nicht passiert ist. Da hast du ja mal zwei andere, Alter. Ja. Und dann hatten die doch noch diese kleine Bratze dabei, diese mit der Brille. Max. Boah, hab ich den gehasst. Das war doch voll der Nerd. Wie kannst du ihn hassen? Weil das eine. Boah, hab ich den gehasst. Boah. Genauso nervig ist in den aktuellen Staffeln. Ich hab ihn so gehasst. Die kleine Schwester von den Arena-Reitern. Die ist doch niedlich. Ja, und dann immer, willst du nicht auf meinen Bruder aufpassen? Quasi wie Rocco damals Schwester Joy und... Die hat immer die Mädels angehimmelt. Genau. Ja. Das macht sie für ihren Bruder bei den ganzen Mädels. Da gab es doch immer diese Szene, wenn der war doch bei dieser Wissenschaftlerin. Und dann durfte man das immer nicht erwähnen, weil da irgendwas passiert war. Oh ja. Das wurde nie aufgeklärt. Nein. Es gab ja Fantheorien, dass er versucht hat, sie zu vergewaltigen. Und dann hat, ganz schlimm, also dieses Creepypasta. Und dann muss er sie wohl versucht haben zu vergewaltigen und hat sie ihn vergewaltigt. Und deswegen ist er so traumatisiert. Habe ich mal irgendwo gehört. Creepypasta. Nee, aber Kanongründe, was da jetzt passiert ist, das... Dann wurde der Bildschirm immer so schwarz und so. Und er saß in der Ecke. Dann hat das doch Leute. Wenn man den Namen des Professors erwähnt. Ja, und dann irgendwann hat Ash das mal so aus Spaß einfach nur noch erwähnt, um ihn einfach nur noch niederzumachen oder sowas. Und ich gedacht habe, boah, Ash, du blödes Arschloch. Hättest du es nicht getan? Ja, natürlich hätte ich das gemacht. Klar ausgenutzt in 5 Minuten. Aber er hat ja auch eine Trockenpfanne. Frying Pan, Drying Pan. die Serie, dann kam Rocco aber wieder zurück und das war wie so nach Hause kommen. Dann kam Misty irgendwann wieder zurück, war irgendwie erwachsener, hatte ganz andere Klamotten. Misty war sowieso irgendwie das erste Mädchen, was ich in Strapsen gesehen habe. dieser andere Charakter hat auch dieses Mädchen mit den blauen Haaren. Wie hieß die noch? Lucia, kann sein, ja. Die kam aber auch aus von den Spielen. Die habe ich nicht ertragen. Ich habe ich hab diesen blöden Fotografen gehasst. Wie hieß der? Todd. Und dann auch diesen anderen mit dem Stirnband, der bei den Orange-Inseln dabei gewesen ist. Tracy. Ja, den mochte ich gar. Die habe ich alle gehasst. Todd war so ein Klugscheißer, so ein Streber. Das waren so Charaktere, die kamen gar nicht aus den... Todd kam aus den Spielen, aus dem anderen, aus dem Spin-Off. Da reden wir gleich vielleicht nochmal drüber. Aber die anderen Charaktere, die waren irgendwie alle dazu erfunden. Das hat es eigentlich für mich nicht gebraucht. Und das ist halt immer, wenn ein neuer Charakter dazukommt, will man halt die Serie modernisieren, um neue Leute anzuziehen. Und das hat meiner Meinung nach Pokémon nicht gebraucht, weil du hattest halt in jeder Folge ein neues Pokémon. Und das war geil, ein neues Pokémon auf dem Bildschirm zu sehen. Du brauchtest die Figuren drumherum nicht. Die Kämpfe waren wichtig und dass Pikachu es am Ende wieder schafft. Und das war mal wieder ein Schuss in den Ofen, wie es am Ende immer kam. Aber man brauchte keine neuen Figuren. Also Rocco und Misty waren eigentlich genug. Ja. Ich fand sowieso, die erste Staffel war meiner Meinung nach, da kam hinterher nichts mehr dran. Also als die Serie dann anfing, sowas Eigenes zu machen. Als die Charaktere ausgetauscht haben, beziehungsweise Apple Orange Liga hat es schon nachgelassen. Ja. Und das war so, du wurdest ja nicht doof angeguckt, weil du Pokémon gespielt hast, sondern weil die Leute halt die Serie gesehen haben und sagten, ne, das ist voll kindisch und dumm und du bist genauso dumm und kindisch. Ja. Das war auch einer der Gründe, warum ich hinterher gesagt habe, ich kann mich damit nicht mehr identifizieren, weil ich werde halt für was niedergemacht, was die Spiele einfach nicht sind. Die Spiele sind viel komplexer und viel vielschichtiger als die Serie. Ein ausgewachsenes JRPG, ja, wenn du so siehst. Genau. Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen! Eigenartig. Ich könnte schwören, da hat jemand gerufen, das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Da haben wir doch das Copyright drauf. Naja, auch egal. Ich glaube, jetzt ist auch der Zeitpunkt angekommen, wo wir da mal drüber reden. Pokémon-Karten. Wir haben das schon mal erwähnt. weil du hast doch Karten da, ich habe noch ein paar zu Hause. Ja. Ich habe auch noch einen ganzen Stapel in meiner Kiste. Es gab also damals von Anfang an, das war eigentlich... Ist ja gut. Alles wird gut. Ich nehme mal so ein Stäbelchen. Dieses Pokémon-Sammelkartenspiel, das tatsächlich... Oh mein Gott, das fliegt mir Pikachu. Ich liebe es. Ja. Das sind doch mehr als 60 Karten. Das, nee, das sind 60 Karten. Das sind noch nichts. Er schummelt. Gut, aber ich weiß aus eigener Erfahrung, weiß ich, dass das alles nicht mehr spielbar ist. Zumindest ist der Trank ist noch spielbar. Echt? Ja, tatsächlich. Es sei denn, es macht inzwischen mehr. Müssten die nicht mittlerweile alle wieder spielbar werden? Ich meine, die Serie wurde neu aufgelegt. Die erste Serie, ich bin aus Pokémon, aus dem Kartenspiel tatsächlich raus. Ich habe tatsächlich mal sehr aktiv gespielt. Die ganz alten, die wurden jetzt wieder veröffentlicht. Okay. Ein schlechtes Deck, aber da habe ich damals noch gespielt. Aber dieses Glurak-Deck, wenn ich es ausgegeben habe. Buschfeuer. Ja, es fehlt eigentlich noch Glurak. Wir haben damals, glaube ich, die Karten einfach nur gesammelt. Die Kids haben die getauscht. Nach dem Motto, du hast hier einen Stern. Das ist aber jetzt irgendwie drei Kreise wert oder irgendwie zwei von diesen Karos. Die glitzert, oh, die ist aber mehr wert als das. Die ist zwei Sterne wert oder sowas. Das haben die einfach, das war so eine eigene Währung unter den Kindern. Mhm. Habt ihr die getauscht? Ja. Ja. Das Schulhof-Thema, sag ich mal. Man kann sagen, ne? Das war so das Ding morgens im Bus, auf dem Weg zur Schule und dann auch auf dem Schulhof. Jeder hatte die Karten. Jeder. Oh, die ist noch eingetütet. Da war eingeklebt. Ja, die habe ich, die Glitzern habe ich teilweise eingetütet, damit die nicht kaputt gehen. Ich glaube, das ist sogar ein bisschen was wert, weil das erste Ausgabe ist oder so. War schon mal, ja. Das ist streitbar, ja, tatsächlich Edition 1. Ich habe eine Glurak-Karte gehabt, die war aber in einem ziemlich okayen Zustand, habe ich noch 20 Euro für gekriegt. Ich glaube, das Zapdos, was ich da habe, das ist, glaube ich, gar nicht mal so wenig wert. Das war. Für Totor konntest du noch Glück haben, also für das. Das Totor ist nichts wert, weil es nicht erste Ausgabe ist. Okay. Oder das Zapdos, was ich da habe, das ist erste Ausgabe. Das ist erfunden im Judah. Du hattest im Grunde genommen, also wenn du so eine Pokémon-Karte anguckst, hast du das Bild natürlich in der Mitte. Und dann hast du da so diese Elemente als Symbole. Und dann musste man da Energiekarten anlegen. Und diese Energiekarten bestimmen dann, welche Pokémon. Weil ich Attacken ein Pokémon ansetzen kann. Und das ist inzwischen so unglaublich kompliziert geworden. Es war damals schon kompliziert. Kein Schwein konnte spielen. Die haben die Karten alle nur gesammelt. Ja, eben. Ja. Und dann ist Nintendo, oder nicht mal Nintendo, sondern wer ist der Verlag? Ist das Amigo-Spiele oder sowas? Weiß gar nicht, wer das in Deutschland inzwischen macht. Hingegangen und hat mal verstärkt darauf hingewiesen, dass man damit eben auch Pokémon... Wizard, ja. Damals war es noch Wizard. Heute ist es, glaube ich, inzwischen Amigo. Dass man das eben auch spielen kann tatsächlich miteinander. Und es ist tatsächlich so, ich hab vor ein paar Jahren noch die... Das meinte ich. Das meintest du, okay. Ich habe die örtliche Pokémon-Liga tatsächlich geleitet. Also ich war tatsächlich aktiver Spieler und das konnte ich ja nicht finden. Dass er dahinter ist das richtig eingeschweißt oder wie ist das? Nee, gemacht? das war eine extra Hülle. Ah ja, okay, sehe ich gerade. Ja genau, du kannst dich halt auch einhüllen. Heute ist es sogar Pflicht, deine Karten einzuhüllen. Echt? Wir haben damals bei uns richtig im Turniersystem gearbeitet. Du kannst halt am Wochenende bei uns hier in Rheine im Comic-Shop, nicht hier in Rheine, wir sind gerade nicht in Rheine, ist als Berge Rheine, nein, eigentlich nicht, das ist ein ganz anderes Bundesland. aber bei uns in Rheine kannst du halt im Comic-Shop am Wochenende Pokémon spielen, kannst Punkte sammeln, kannst in Liga-Veranstaltungen teilnehmen und die aktiven Spieler bei uns, die fahren auch zu Meisterschaften, die waren jetzt neulich noch in Oberhausen, sind letztes Mal auch zur deutschen Meisterschaft nach Stuttgart gefahren, glaube ich, oder irgendwie auf jeden Fall irgendwo in Süddeutschland. Und das ist also sowohl bei Jung als auch bei Alt echt beliebt. Also wir haben Spieler wirklich Mitte 30, aber eben auch Spieler, die unter 10 sind. Und das ist immer noch ein sehr, sehr großes Ding, dieses Kartenspiel. Und da kommen natürlich passend zu den neuen aktuellen Pokémonern immer noch neue Karten raus. Und das ist teilweise richtig kompliziert. Also da gibt es dann diese Ex-Pokémon und Mega-Pokémon und Mega-Ex und die glitzern dann und haben irgendwie Graffiti-Artworks und so. Das ist richtig opulent. Und sehen aber auch sehr schön aus. Sehen wirklich schön aus. Genau, diese Full-Art-Karten. Ja. Und ich habe irgendwann gesagt, ich habe keine Zeit mehr dafür, ich habe kein Geld mehr dafür, weil ich mich halt eben dazu entschlossen habe, wieder mehr Comics zu lesen. Und habe dann meine kompletten Karten, meine ganzen Decks und sowas, ich glaube für 150 Euro. Einfach nur abgestoßen an Kumpel. Und hatte da auf jeden Fall, ich hatte irgendwie so ein Mew-Deck, wo du dann also im Grunde genommen Mew konnte dann irgendwie die Attacken des Gegners kopieren, wenn du da zwei so Energiekarten angelegt hast und dann konntest du die Attacken des Gegners mit benutzen und so weiter und so fort. Und das war unfassbar großartig, dieses Deck. Hat richtig Spaß gemacht, das zu spielen. Und das hat einfach zeitlich nicht mehr gereicht und finanziell war es irgendwie auch nicht mehr drin. Und ich hatte auch keinen Bock mehr, weil man hat da gesessen und die Kids kamen immer an, ich muss ja schon Haken haben auf meine Karte. Und dann musst du da sitzen und drauf krickeln und dann, das war nicht, einfach hinterher zu viel Zeit gefressen. Und den ganzen Samstag da sitzen mit so kleinen Kindern, habe ich dann auch gedacht, so, ja, das ist nicht so ganz mein Milieu, wenn man das so möchte. Aber ich finde, das Spiel hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. Die Veranstaltungen sind richtig groß, deutschlandweit. Ich fand das Kartenspiel auch recht gut, nur hat es leider so, ich sag mal, im Bekanntenkreis niemand irgendwie verstanden, das zu spielen. Wenn du das erklärt hast, dann... Wobei das damals ja einfach wirklich nur gewesen ist, aktives Pokémon nach vorne, hinten deine Bank-Pokémon und dann ist es eigentlich wie im Videospiel, nur dass du halt diese Energiekarten anlegen musst. Heute ist das so komplex und verzahnt geworden, also dass ich da echt nicht mehr durchsteige. Also ich sitze da teilweise, gucke den anderen beim Spielen zu, ja, dann lege ich die Karte und die, dann kann ich mal Deck durchsuchen und das und das und das und das. Und dann sitze ich da und denke so, okay. Und ich habe aktiv gespielt, also von daher. Wow. Zu den ersten Karten gab es ja auch ein Gameboy-Spiel. Genau. Das habe ich ja nicht hier noch. Kannst du sogar zwei? Ich weiß gar nicht. Aber eins auf jeden Fall. Es gab zwei, aber das zweite kam hier nicht raus? Fragezeichen. Ja, kann sein, ja. Genau, das zweite kam hier nicht raus. Das erste habe ich noch. Das Pokémon Trading Card Game. Genau. Und dann konnte man sich tatsächlich Decks bauen. Ich habe das neulich nochmal versucht zu spielen auf dem Emulator und ich hatte dann, glaube ich, irgendwann keine Lust mehr. Ich habe es damals mal bei Musicland gekauft. Ertauscht gegen ein paar andere Spiele. War die englische Version, das war nicht ganz so einfach, weil ich da gerade erstmal mit Englisch angefangen war. Ja, ja. Aber ich habe es trotzdem durchgespielt und auch ein schickes Deck gehabt. Ja, hatte so dieser Erfolg hat sich einfach nicht sofort eingestellt. Du konntest halt diese vorgefertigten Decks kaufen. Und dann war halt ein aktiver Spieler, hat vorgesessen, okay, jetzt spiele ich diese Karte. Und der Gegner hat mich halt trotzdem platt gemacht, wo ich denke, Moment, hä? Wie kann ich denn auf dem Gameboy noch schlechter spielen als in echt? Wie soll das denn gehen? Pokémon Pinball gab es noch, sehe ich hier gerade, auf dem Gameboy Color. Da war so ein Rumble-Modul dran, ne? Ja, da musste man auch extra Batterien. So eine kleine Dreifach-A-Batterie umrein und hat der ganze Gameboy gewackelt. Habe ich leider nie gehabt. Ich schon, ich hatte das. Den Nachfolger davon, den habe ich. Das war Pinball, Rubin und Saphir, ne? Genau. Das hab ich wohl noch, aber das erste habe ich leider nie gehabt. Schade. Pokémon Championship 2000, was haben die gespielt? Angetreten, acht Premium Cup Champions, Edwin Krause, Darren van Fuuren, gibt es glaube ich, diesen heute würden sie glaube ich für diese Fotos schämen. Schämt euch. Mathieu Guillaume, Sergio Garcia Moro. Wir lesen das jetzt vor. Wenn ihr die kennt, sollen sie sich schämen. So. Die haben echt, also diese Pokémon Center, gibt es eins in Deutschland eigentlich? Nein. Nee, gibt's nicht mehr, ne? Amiland und Japan. Es gab eins in Berlin. In Frankreich gab es ein temporäres? Ja, ein temporäres. Das war nur für ein paar Tage da. Aber so ein permanentes Pokémon Center gibt es in ganz Europa nicht, glaube ich. Und in Amiland, das ist auch kein Pokémon Center mehr. Es war mal eins. Es ist jetzt ein Nintendo World Center oder so. Okay. Finde ich scheiße. Da gibt es so viele schöne Sachen, aber die liefern hier gar nicht hin, glaube ich. Du kannst bestellen aus Japan. Weiß nicht. Ich hatte letztens. Ja. Brauchst du über eine Kreditkarte für. Das ist scheiße. Oder PayPal. Nee, das bieten die ja leider nicht an. Okay. Das wäre sonst einfach. PayPal wäre einfach. Wir hatten die ersten beiden Generationen hatten wir abgefrühstückt. Auf die dritte Generation hier, Rubin und Saphir, habe ich sehr lange gewartet, weil ich, das ist gar nicht Rubin, das ist Feuerrot. Hier, Saphir Edition, da habe ich lange drauf gewartet, weil ich habe das, glaube ich, auch als ROM zum ersten Mal auf dem Rechner gespielt. Ja. Und das lief ja auf meinem Rechner nicht, weil mein Rechner zu langsam war. Und ich sage, ich will es aber jetzt spielen. Da gab es halt ganz neue Pokémon und die sahen auch alle ganz komisch aus. Also irgendwie. Ich war von der Edition damals sehr enttäuscht. Das waren viele Rückschritte im Vergleich zur Generation 2, auch wenn es grafisch natürlich ein super Fortschritt war mit den Spiegelungen im Wasser und das haben sie alle schon ganz fein gemacht. So Wolken oben, die sich dann in den Pfützen gespiegelt haben. Du konntest durchs Gras laufen, das Gras hat geraschelt. Hohes Gras, normales Gras eben. Also man hat Pokémon, das haben wir auch natürlich vergessen zu sagen, ist ja in Ordnung. In so Gras angetroffen. Das heißt, selbst von riesiges Onyx in so einem kleinen Grasbüschel gibt es lustiges Fan. Bei Onyx ja eigentlich eher in Höhlen gibt, aber naja. Ja, auf jeden Fall Tag nach Wechsel haben sie rausgeschnitten, zumindest den optischen Teil. Technisch gesehen hat das Spiel eine Uhr und hat noch Tag nach Wechsel, aber Und je nachdem, wie spät es war, war dann auch der Wasserstand anders. Da gab es Ebbe und Flut. Ja. Gab es dann Wochentage, gab es. Dann konntest du Pokémon an bestimmten Stellen an bestimmten Wochentagen finden. Das hatten sie ja in Rubin und Saphir auch rausgeschnitten. Auch rausgenommen? Ja, ja, da gab es wirklich nur das mit dem Wasserstand. Okay. Und die Entwicklung von Evoli, sag ich mal. Genau. Ob es jetzt Nachtara oder Psyana wird. Da musstest du aber dann in so einen Wald gehen, um das zu Nachtara zu machen. Ne? Also nee, das ist halt wirklich dann nachts, wenn deine Uhr richtig ging, ging das. Das. Ja, Evoli ist von Pokémon, das ist ganz berühmt dafür. Das kann sich in, ich glaube, inzwischen 6 oder 7 andere Pokémon verwandeln. Ne? 8. 8. Ja, kommt auf 8. Oh. Das sind 9 Feen-Pokémon auf 8, glaube ich, genau. Psia, Nachtara, Politoga, Glaciola und Felina. Ja, 8. Ja. Genau. Ich fand die Edition grafisch sehr schön. Ich mochte die Pokémon ab Generation 3 nicht mehr. Tatsächlich nicht. Und das war auch so die Zeit. Ich habe noch vorher, Blattgrün habe ich noch mitgemacht. Und danach bin ich dann wirklich ausgestiegen aus den Spielen, weil ich gesagt habe, ich bekomme jedes Mal das gleiche Spiel. Es ist technisch nicht großartig anders. Die Nebenmission mache ich nicht. Also diese ganzen Wettbewerbe oder sowas habe ich keinen Bock drauf. Und ich hatte auch keinen Bock darauf, diese Pokerregel zu machen und weiß der Geier, was man da noch alles machen konnte. Und ansonsten hatte ich halt immer das gleiche Spiel. Und ich habe gesagt, so jetzt auch mit dem Remake von der grünen Edition, das hat mich nicht so ganz geflasht und bin dann aus der ganzen Videospielreihe damals wirklich abrupt ausgestiegen und habe mich dem Ganzen auch so ein bisschen verwehrt. Ich bin ja quasi schon mit Rubin und Saphir quasi ausgestiegen, aber mit Rot und Feuerrot wieder rein. Ja, also eins später sofort wieder rein. Es hat mich einfach nicht mehr so gereizt, weil wir beide haben uns immer abgestimmt. So, du holst dir die eine, ich hol mir dann die andere Edition, damit wir untereinander tauschen konnten. Dann hast du dich, glaube ich, mit deinem Cousin noch abgestimmt. Dann musste man sich irgendwie dann auch abstimmen, dass man da irgendwie nicht doppelte Spiele hatte, damit man zumindest untereinander tauschen konnte. Da hatte ich schon keinen Bock mehr drauf. Du hattest dann meistens sowieso beide, das weiß ich noch. Also später hattest du dann... Nee, ich hatte immer nur eine Edition. Ja. Irgendwie an meinem... Ich hatte nur dann manchmal noch diese super Sonderedition. Ja, diese dritte. Oder gelb. Die habe ich teilweise dann entweder bei dir gespielt oder auf dem Emulator, weil ich dann auch gesagt habe, ich gebe nicht nochmal das gleiche Geld aus für ein Spiel, was im Grunde genommen das gleiche ist. Aber dann vielleicht nochmal sonst doch. Bei Kristall war das dann, da rannte dann Suicune, glaube ich, dann einfach nochmal so im Level rum oder so, dass wir dann nochmal so fangen. Das war mir dann zu wenig und auch, dass die Viecher dann so ein bisschen animiert waren, dass sie dann ein Spiel später wieder rausgenommen haben, wo ich gedacht habe, ja. Genau, das war auch wieder so eine Sache, die sie in Rubin und Saphir rausgeschnitten hatten. Das fand ich eigentlich in Kristall wunderbar, dass die Viecher sich bewegt haben. Genau. Und dann in Rubin sehr viel ausgeschnitten. In Smaragd haben sie es wieder gemacht, oder? Ah, mehr schlecht als recht. Das war so dahingeschludert irgendwie. Es war eigentlich eher 2 Frames oder sowas und dann wurde das Bild verzerrt oder so. Gestaucht, genau. War mir einfach insgesamt zu wenig. Ich meine, ich habe Rubin mir jetzt nochmal irgendwie auf einer Cartridge besorgt, einfach um es nochmal zu spielen. Um ein Spiel in der Gamecube zu haben. Also ich habe für den Gamecube eben diesen Gameboy-Player, da kannst du alles spielen bis Gameboy Advance und hat dann einfach Rubin nochmal spielen wollen. Ich habe da gar nicht mehr so einen Spaß dran gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das war so ein nochmal versuchen, das irgendwie nochmal neu zu erleben und das war gar nicht mehr so möglich. Also dieses Retro-Gefühl hat sich bei Pokémon für mich nicht mehr eingestellt. Ich bin aber durchaus interessiert, demnächst nochmal meine rote Edition in den Gameboy zu schieben. Ja, dann gab's dann dieses Markt, dann gab's dann dieses Rayquaza, gab's dann irgendwie dazu, das war diese riesige Schlange. Legendäre Pokémon gibt's auch noch, wenn wir da mal drüber reden. Ja, gibt's sehr viele. Das waren, wenn's vor damals vielleicht 3, 4 pro Edition waren, waren's in ab Generation 4, 6, 7. Und es kam auch immer später dann noch zum Runterladen noch eins dazu oder so, ne? Ja. Das gab's auch von Anfang an. Mew konntest du ja in Generation 1 zum Beispiel nicht kriegen, so. Celebi in Generation 2. Ich weiß noch, wie du dann auf Klassenfahrt warst. Und das ich war damals Golden Edition. Wir waren damals genau in der Woche, das war leider aber auch die Woche vom 11. September, waren wir in München. Und wir waren nachmittags damals noch am Olympiastadion gewesen. Wir sind in Dachau, glaube ich, vorher gewesen, in dem Konzentrationslager, haben uns das angeguckt. Ich meine, es wäre Dachau gewesen. Bitte schlag mich nicht, wenn es das andere wo gewesen ist. Und ich habe mich dann abgesondert von der Veranstaltung und bin dann zum Olympiastadion gefahren, um mal eine halbe Stunde früher da zu sein, um mir tatsächlich mein Pokémon auf meine Edition laden, mein Zenibi zu laden. Und hab dann wirklich, ich habe mich damals schon echt alt gefühlt, weil um mich rum halt Kinder und Riesen, sondern der Pokémon-Bus, der war auch in Rheine, aber der stand da halt eben auch und kriegst dann so ein Pokémon auf deine Edition geladen, mit so einem echt Echtheitszertifikat und noch so ein riesiges Poster, was ich, als ich dann wieder zurück in Rheine war, komplett zerdeppert hatte, weil es halt nicht in den Koffer gepasst hat. So riesig war das. Mit allen 250, zu dem Zeitpunkt 250 Pokémon. Das war ziemlich geil. Also das war eine Aktion, das hat halt nur in den größeren Ballungszentren im Grunde genommen stattgefunden. Der Pokémon-Bus war auch bei uns, das weiß ich noch. Der hat am Karstadt gehalten damals. Wenn du dich erinnerst, der gelbe Pikachu-Bus war. Ja, verteilt haben die ja nichts. Ja, du konntest aber die goldene und die silberne Edition früher spielen. Genau, die konntest du da schon anspielen. Und die, da waren damals, waren die Namen teilweise nicht bekannt für die Viecher. Und ich habe da wirklich teilweise Pokémon gefangen, habe mir das aufgeschrieben, Kevin angerufen. Kevin, hier, weißt du noch, da das Pokémon, das heißt jetzt so und so. Das war in den Zeitschriften aber falsch und... X-Butt hast X-Butt. Du da herausgefunden gehabt. X-Butt, und, genau. Und dann hatte ich damals, gab es ja dieses Baby von diesem Elektro-Pokémon. Wie hieß das? Erikit. Ja, wie hieß das andere? Elektek. Elektek. Und das hieß auf Japanisch Erikito. Dann habe ich, schlau wie ich war, weil ich hatte ja so ein bisschen Ahnung von Japan und Anime, ja, das heißt auf Deutsch bestimmt Erikit. Und dann hieß es so und ich habe mich ganz doll gefreut und war ganz stolz auf mich. Ja, es war einfach ein Stück weit Lebensgefühl auch. Ne? Also war so eine, es war halt nicht einfach nur ein Videospiel, das war viel mehr. Das war so eine, ja, ist ja in Ordnung. So ein Ding, wo sich so eine ganze Generation irgendwie auch mit identifiziert hat, also popkulturell irgendwo. Ne? Ja. Und es war echt übelst viel. Gut, wir haben die Serie haben wir erwähnt, wollen wir mal auf die Filme gehen. Weil ganz am Anfang haben wir ja festgestellt, Kevin und ich waren kurz vor Weihnachten 2000 im Kino. Den ersten Film gab es 99 irgendwie, 98. Ja, den haben wir uns, glaube ich, dreimal angeguckt oder zumindest. Ich habe den im Kino gesehen, da war der schon wieder raus gewesen und ist dann für so ein Special Kindertag nochmal wieder ins Kino gekommen. Für 3 Mark. Für ja, 3 Mark. Das weiß ich, kann sein, dass du damit warst. Aber ich habe den Film, also erst im Kino gesehen, da lief der, war der eigentlich schon wieder raus. Und den zweiten habe ich noch im Kino gesehen. Haben wir den dritten gesehen im Kino? Nee. Und ich kenne die Filme bis einschließlich dem fünften, wo die in Venedig sind. Ja. Das mit Jirachi, da gibt es ja auch Grabenkämpfe, wie das Viech heißt. Genau. Den hab ich noch. Nee, aber das war nicht Jirachi, das war dieses. Das waren die Eon-Pokémon, diese Drachen. Latios und Latias war das, genau. Den sechsten habe ich gar nicht gesehen, genau. Ja, ab da habe ich auch nicht mehr gesehen. Nee. Und ich fand, also bis zu dem fünften waren die wahnsinnig schön. Also die waren dieser Latias-Film, das war ja quasi Venedig, wo der gespielt hat. Da sind die, glaube ich, wirklich nach Venedig gefahren und haben das wirklich abgezeichnet und für den Film. Mhm. Da haben die dann auch so Computeranimationen mit halb eingesetzt. Das waren richtig kinoreife Anime-Filme. Und danach waren das irgendwie nur noch so TV-Specials. Das läuft bis heute, ne? Irgendwie schon. Immer in Japan kommen die immer noch in die Kinos. Aber so, na, die Qualität hat ganz schön nachgelassen. Mhm. Also, ja. Die ersten waren wirklich gut. Ich glaube, den dritten haben die storytechnisch für Europa komplett geändert und amüsant. Das, der war komplett anders meistens als der japanische. Das war der mit diesem Hund, ne? Mit diesem Feuer und Entei, genau. Ja. War total anders. Ich habe den auch nicht verstanden. Das war damals ziemlich. Weil das war so eine. Der Vater war tot und das Kind ist mit diesem Pokémon rumgerannt. Das Pokémon war aber erfunden. Und dann waren da aber diese Inkognitos, diese Anons da. Das waren so Buchstaben, die konnte man dann auch alle fangen. Das war total. Also im Spiel war das geil. Du konntest halt 26 verschiedene Versionen von einem Pokémon fangen. Das war absoluter Hammer. Und dann gab es eben diesen Film und die schwirrten immer nur in der Luft rum und haben gar nichts gemacht. Dann gab es diesen Kristallturm und das war total düster und bedrohlich und ich hatte da im Kino gesessen oder DVD, ich weiß gar nicht mehr, wo ich dann wirklich zum ersten Mal gesehen habe. Das war noch eine VHS. Ich habe hinterher die ersten 5 Pokémon-Filme auf DVD gehabt. Echt? Ja, das weiß ich noch. Die ersten 5 hatte ich auf DVD. Ich weiß nicht, ob ich mir die mal in so einem Pack gemeinsam gekauft habe oder sowas. Weil ich meine, den ersten und den zweiten habe ich zusammen gekauft und die ersten 5 hatte ich auf DVD. Also ich weiß, den vierten und den fünften, die hatte ich mir mal von dir geliehen und gesehen. Mhm. Sonst hätte ich die auch noch nicht gesehen. Und die kamen auch nicht mehr ins Kino. Der dritte war noch im Kino, das weiß ich. Aber 4 und 5 waren schon nicht mehr im Kino. Da war der Hype ja auch nicht mehr so groß. Da war der Hype nicht mehr so groß, genau. Nach Generation 2 hat der Hype stark abgelassen. Das mit Generation 2 schon. Aber nach Generation 2, da war fast gar nichts mehr. Ja. Hieß dann kaum noch Merchandise. Es war noch was, aber. Das war auch Übersättigung, glaube ich, in der Zeit. Ja. Also es war einfach viel zu viel. Ne? Mit den Remakes von Gold und Silber in Generation 4 fing das wieder an. Für den DS dann schon waren das, ne? Ja. Genau. Und ich weiß noch, dass damals Donna Summer, das war so eine Disco-Legende aus den 70ern, die hat dieses I Feel Love gemacht. Und die war noch, die hat sich noch die haben sich geprügelt darum, auf diesen Pokémon-Soundtrack zu sein, weil das Platten verkauft hat, wie dumm. Hm. Da gab es ja auch diesen legendären Poke-Polka oder Polkamon. Von Jankovic. Von Weird Al Jankovic gab es das noch. Und ich habe damals im Kino gesessen. War das der zweite Teil? Ja, ja, das war der zweite Teil. Ich habe mich vor Lachen nicht mehr eingekriegt. Ich habe im Kino, wir haben damals im Kino gesessen und ich habe gebrüllt vor Lachen. Und den spiele ich jetzt mal ein. War der absolute Hammer. Also dieser Song war großartig. Und einfach nur diese ganzen irgendwas und Porygon, everybody Pokémon. Dann geht's richtig ab. Das war Hammer. Das war echt der Hammer. Aber das sind halt irgendwelche Musikstars gewesen, die sich echt darum geprügelt haben, auf diesem Soundtrack drauf zu sein. Und die wussten teilweise gar nicht, was das ist. Und dann hat denen die Plattenfirma gesagt, hier, mach da mal einen Song für den. Und Donna Summer hat das Titellied gesungen. The Power of One! Oder irgendwie sowas. Genau. Keine Ahnung, also total seltsame Geschichte irgendwie. Und dann, welchen ich noch gesehen habe von den neueren, also neueren in Anführungszeichen, war irgendeiner mit Kyurem. Das war halt eins von diesen Schwarz-Weiß-Pokémon. Der Film hatte keinen dritten Akt. Da fehlte, also das war so Einleitung, Mittelteil und dann hätte noch was kommen müssen. Und ich dachte so, wieso ist der Film jetzt zum Ende? Ja, da muss doch noch was kommen. Wir haben vor kurzem auch gesehen, weil den gibt's auf Netflix. Ja, okay. Netflix-Werbung. Wir brauchen keine Werbung, das läuft von alleine. Ja, genau, das dachte ich nämlich auch. Ich habe gesagt, wie, das war's jetzt schon? Ja. Da fehlt ja irgendwie noch was. Da gibt es auch einen zweiten, der dazugehört irgendwie. Ne? Mit dem weißen Kyurem, mit dem schwarzen Kyurem gibt es noch irgendwie eins. Kann man sich gar nicht mehr, aber es gab es auch nicht. Der Anime war nach der dritten Generation sowieso. Das Tolle ist, du kannst halt selber entscheiden, wie tief du in die Spiele reingehst. Und, genau. Das wollte ich gerade sagen. Du kannst, wenn du die Story quasi durch hast, kannst du dich halt auf irgendwas spezialisieren, was du dann hinterher machst. Sei es jetzt alle Pokémon sammeln oder züchten. Oder das, was ich mache, die Shinies hunten und was weiß ich. Kämpfen. Online kämpfen. Kannst tauschen inzwischen auch über irgendwelche Tauschbörsen, damit du lässt das Pokémon da hoch, da kriegst du was angeboten. Genau. Ja, vielleicht reden wir da einfach mal drüber. Shiny jagen. Du hast ja einen eigenen YouTube-Kanal sogar. Ja, genau. Ja, Shinies jagen. Fange ich am besten mal ganz vorne an. Ab der zweiten Generation konnten Pokémon eine unterschiedliche Farbe haben. Man konnten sie theoretisch auf der ersten schon, aber das hat man erst gesehen, wenn man sie auf Spiele von der zweiten Generation rübergetauscht hat. Ja, wie gesagt, fangen wir auf der zweiten mal an. Seitdem gibt es halt die Möglichkeit, dass Pokémon unterschiedliche Farben haben können. Also jetzt sagen wir mal, ein Karpador, das ist ja normalerweise rot. Aber als Shiny oder im Deutschen nennt man es schillernde Pokémon, ist es golden. Also gelb-golden. Ich habe, glaube ich, mein ganzes Leben immer nur Shiny gesagt. Ich kann es schillern, kann ich gar nicht. Ich sag auch Generation 5 offiziell. Okay. Sonst gab es immer nur Shiny. Ich sag auch jetzt immer noch Shiny. Das klingt einfach besser. Die Community sagt auch noch Shiny, auch die Deutschen. Ja. Ja, und diese Shiny-Pokémon, die sind halt verdammt selten. Also die Chance in den Spielen von der zweiten bis zur fünften Generation sind generell, wenn man sie in der Wildnis antrifft, 1 zu 8.192. Das ist umgerechnet 0,001%. Also ziemlich selten. Und es gibt auch, seit den neueren Spielen gibt es auch Methoden, um sich das einfacher zu machen. Also jetzt zum Beispiel in den neuesten Spielen, sechste Generation, gibt es zum Beispiel in XY, gibt es nachdem man die Story durchhält, gibt es so einen Bereich, der nennt sich Freundessafari. Und da ist die Chance auf so Shiny Pokémon 1 zu 512, soweit ich das im Kopf habe. Dann gibt es auch noch die Möglichkeit, auf Shiny Pokémon zu züchten. Das nennt sich Masuda-Methode. Das hat Masuda selber so gesagt. Aha. Wer ist Masuda? Einer der Entwickler. Seit Generation 3 der leitende Entwickler für die Spiele. Dazu braucht man ein ausländisches Pokémon, was ja heutzutage nicht mehr schwer zu kriegen ist. Oder, na, das heißt ein ausländisches Pokémon, aber es müssen halt zwei Pokémon aus unterschiedlichen Regionen sein. Also ein englisches und ein deutsches oder ein japanisches und ein spanisches. Ja, wenn man die beiden dann züchtet, dann ist die Chance, dass aus dem einen Shiny Pokémon schlüpft, auch wieder höher. Ich weiß jetzt die genauen Zahlen, ich glaube 1 zu 1000 irgendwas. Okay. Aber das ist schon, ich merke, das ist schon eine Wissenschaft für sich selber und es dauert, oder? Es kann lange dauern, ja. Also man kann auch schon das erste Ei auspulten und kostet eine Shiny. Ja, es ist Wahrscheinlichkeit. Es ist, genau, es ist alles nur eine Frage des Glücks und wie gesagt. Also wenn man dich bei Twitter liest, dann sieht man immer so, jetzt habe ich schon wieder eins gefunden, irgendwie Rate 1 zu 3512. Und ich sitze dann da immer und denke so, meine Fresse, ich hätte gar nicht so viel Geduld. Und dann, man merkt dann immer, wenn du dann welche gefunden hast, dann geht die Kamera an, zack, und dann ist 5 Minuten später auch ein Video bei YouTube. Ja, richtig. So, ne? Ja, ich habe wieder eins gefunden, Leute. Und gibt halt so eine Art Community, kann man sagen. So eine Gruppe, die Shiny Hunter halt, so nennen wir uns. Und wir. Ist ja gut. Teil der Community bist du wir. Ja, ja, stimmt. Und ja, wir suchen dann halt diese Shiny Pokémon und machen da Videos von. Die meisten filmen den Bildschirm dabei, während sie das machen, dass das Shiny halt quasi in Anführungsstrichen live gefunden wird. Ich kann's leider nicht mit den Sachen, die ich jetzt hier habe. Das geht leider. Aber du füllst den DS ab, habe ich gesehen, ne? Ja, genau. Ja. Also wenn ich dann eins finde, dann nehme ich mir mein Handy und film's dann ab. Sag mal deinen YouTube-Kanal, da können wir das gleich mal pluggen. Shiny? Das krieg ich gerade noch hin. Und dann V? Vanillite, wie bei Twitter, ne? Genau. Shiny Vanillite, das ist, glaube ich, dieses Eis-Pokémon. Shiny Vanillite und wahrscheinlich LP dahinter, ne? Nee. Dazu muss noch erwähnt sein, in Generation 6 wurde die Wahrscheinlichkeit so ein bisschen angehoben, halt ein Shiny so in der Wildnis zu finden. Da ist die Wahrscheinlichkeit jetzt 1 zu 4096, also 0,002, ist immer noch extrem wenig. Ja, da hat es am Anfang halt so ein bisschen Probleme gegeben. Einige haben dann so gesagt, ist ja scheiße, Shinies sind jetzt voll einfach zu finden, auch mit den Methoden, die... Voll einfach. Ja, auch mit den Methoden, die es einem einfacher machen. Es ist jetzt nur halb so schwer. Ja, die haben sich da total drüber aufgeregt und ich habe mir nur an den Kopf gefasst. Ich denke mir, Leute, das ist immer noch Glück. Ich kenne welche, die haben in den neuen Spielen durchs einfach nur im Gras rumlaufen, hat auch jemand, den ich kenne, über 22.000 Begegnungen gebraucht, um da überhaupt erstmal eins zu finden. Mhm. Und ich auf meinen alten Spielen habe einmal nur zwei Begegnungen gebraucht, wo es die Chance noch nicht höher war. Also das ist alles nur Glück. Deswegen verstehe ich nicht, warum die Leute sich da so blöde anstellen, sage ich mal. Ich habe in meinem Leben tatsächlich zwei Shiny-Pokémon gefangen, und zwar direkt nacheinander. In der Safari-Zone habe ich einen Shiny-Paras gefunden. Das ist so eine Krabbe mit so einem Pilz oben auf dem Rücken. Und habe dann gesagt, klasse, ich habe einen Shiny-Paras, bin noch ein paar Meter weiter gelaufen und habe sofort ein zweites gefunden. Was? Das war, glaub mir kein Mensch, weil ich habe die Edition nicht mehr. Das war auf der blattgrünen Edition. Und ja. Hatte dann eben, weil ich, das eine habe ich dann eben entwickelt, auf Parasect. Und hatte dann tatsächlich Shiny-Paras und ein Shiny-Parasect. Und danach habe ich gesagt, okay, ich habe alles erreicht. Also ich musste das nicht nochmal erreichen. Und ich glaube, auf der goldenen hast du mal irgendwelche gehabt, glaube ich. So ein Amphoros hattest du, glaube ich, oder so ein lilafarbenes. Ein Smetbo hatte ich und ein Potrot. Ein Potrot, genau. Oder irgendwas hattest du. Das weiß ich. Ich meine, dass ich ein Ampharos. Entweder hattest du das oder ich. Ich weiß es nicht mehr. Ich kann es nicht mehr sagen, aber ich habe einen Shiny Ampharos gehabt, irgendwie. Ich hatte auch einen Shiny Fluffeluff. Shiny Fluffeluff. War auch so. Ja, das war nämlich ein Kristall aus dem Ei. Genau, bei Kristall konnte man ja so ein Ei bekommen bei der Pension, ne? Mhm. Und da war die Chance irgendwie sehr, sehr hoch, dass da ein Shiny rausschlüpft. Auf 1 zu 16 ist also ein konnte, so. Da konnte ein Baby-Pokémon rausschlüpfen von diesen, von denen, die in der zweiten Generation neu gekommen sind, diese Baby-Pokémon, und die hatten auch eine hohe Chance, Shiny zu sein. Und da gab es ja auch irgendwie so eine Art, ich weiß nicht, war es Absicht oder Glitch, keine Ahnung, aber wenn man in der zweiten Generation, wenn eins der Elternteile ein Shiny war, da war irgendwie die Chance, dass aus dem einen Shiny schlüpft, 1 zu 64. Das war kein Glitch, das war Absicht, das war nämlich in Generation 1 und 2 lag es noch an den DVs, ob sie shiny waren oder nicht. Wenn bestimmte Gegebenheiten gegeben waren, der DV ist so und so, der DV ist so und so und der DV ist so und so, dann waren das garantiert Shinies. Ja, war es so. Deswegen, wenn du ein Shiny hattest, hat er natürlich die Werte auch vererben können. Ihr seht also, Pokémon ist keine Kinderscheiße, sondern Pokémon ist hochkomplex. Ja. Die Technik dahinter zumindest. Generation 4 sind wir jetzt. Mhm. Ich habe gespielt Platin, war das Generation 4? Das war Generation 4. Das war das Spiel auf dem DS, was ich gespielt habe. Und es hat mir erstaunlich gut gefallen, weil es für mich sich angefühlt hat wie Rot und Blau. Ich weiß nicht warum. Ich habe das auch wirklich von einem... Dann spiel mal Schwarz und Weiß. Die fühlen sich echt an wie ein Reboot. Ja, weil ich hab das von einem Kumpel gekriegt, der hat mir sein DS vererbt. Mehr oder weniger für ein Ablottenei. Und da war einfach die Platin-Edition dabei und ich habe es auch durchgespielt. Es hat mir also optisch sehr gut gefallen, weil das war schon noch so eine Sprite-Grafik, aber es war halt sehr, sehr gut aufgelöst, war schon so eine Zeichentrick-Grafik, aber gerade bei den Pokémon, die waren animiert, oder? Die waren leicht animiert, ja, am Anfang des Kampfes zumindest. Und man hatte so ein bisschen so eine 3D-Optik, so eine angedeutete 3D-Optik in den Arenen und jede Arena hatte noch so ein Rätselelement, das weiß ich noch, dass du also erst gar nicht zum Arenaleiter kamst ohne weiteres, du musstest erst noch so ein Rätsel lösen. Also mich hat Platin, ich habe es auch erst vor sehr kurzer Zeit, vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren gespielt, und mich hat es tatsächlich nachhaltig nochmal überzeugt. Oder es gab erst Diamant und Perl und dann Platin als drittes dabei, das war jetzt genau. Ein Unterschied von denen. Genau. Ne? Genau. Was war da neu? Auf jeden Fall eine Menge Pokémon war neu. Das muss man dazu sagen, wie viele Pokémon gibt es inzwischen insgesamt? 800? 721. Genau. Und es gab sonst immer so 100 Pokémon obendrauf und dann plötzlich irgendwie so 112 und dann mal irgendwie so eine ganz kaputte neue Zahl. Was dann auch neu war, also wie du schon sagtest, die Optik, das war eine komplette 3D-Welt. Mhm. Also die komplette Map war, die Häuser auch von innen waren 3D, nur die Figuren waren Sprites. Stimmt, weil die Häuser, die bewegten sich immer noch so ein bisschen in der Perspektive mit, ja. Das weiß ich noch, genau, stimmt. Das hat auch teilweise in DS schon ziemlich an die Grenzen gebracht. Mhm. Das merkt man in manchen Städten auch. Mhm. Aber es sah wunderschön aus. Ja. Und so kleine Spielereien sind halt dazu gekommen, wie dieses Poketch, wie hieß das Ding? Poketch? Das Ding auf dem Touchscreen unten. Genau. Ne? Was ein paar nützliche Funktionen auf dem Touchscreen gebracht hat. Zum Beispiel die Anzeige von Freundschaft. Weil manche Pokémon entwickeln sich ja durch Freundschaft. Du konntest dann immer sehen, ob der Züchter schon ein Ei für dich hatte, wenn du am Züchten warst. Notizen. Du hattest auf die Karte, du konntest Notizen machen. Eine Uhr. Einen Taschenrechner. gerade das Rummalen. Ich habe, glaube ich, die ganze Zeit gemalt. nur gemalt. Welche Pimmel, ja. Keine Ahnung. Dann auch später so eine Anzeige für den Pokerer da, was auch noch eine Neuerung in Generation 4 war. Kamen Dreierkämpfe schon in Generation 4? Nee. Aber ein Kampfsystem haben sie in Generation 4 haben sie das Kampfsystem komplett umgestaltet. Und zwar war sonst, die Attacken waren aufgeteilt in physisch und spezial. Mhm. Und zwar war das fix an den Typ gebunden in Generation 1 bis 3. Mhm. Und mit Generation 4 haben sie gesagt, fickt euch, wir machen jetzt. Es macht keinen Sinn, dass Donnerschlag, ein Schlag mit der Faust, mit elektrischen Schwingen, ein spezieller Move ist. Das ist jetzt ein physischer Move. Okay. Also die haben, jetzt werden physische und spezielle Moves zwischen den verschiedenen Typen auch unterschieden. Damals war Gestein immer physisch, jetzt gibt es auch spezielle Gesteinsattacken. Das ist halt mit jedem Typ. Das hat man da eingeführt. Ich habe das mit diesem Spezialverteidigung und Spezialangriff bis heute nicht verstanden. Ich weiß nicht, warum das für mich so unzugänglich gewesen ist. Ich habe angegriffen, starke Attacke, Pokémon kaputt. Das war auch in Generation 1 bis 3 quasi irrelevant. Ja. Das fing erst mit Generation 4 an, interessant zu werden. Ja. Da kann man entweder stand neben der Attacke so eine Explosion, sag ich mal, als Bildchen. Das war eine physische Attacke. Oder so Lila Kringel, das war eine spezielle Attacke. Okay. Und dann konntest du gucken. Eine spezielle Attacke wird mit dem speziellen Angriff ausgeführt. Genau. Und geht auf die spezielle Verteidigung beim Gegner. Und mit dem physischen halt immer das physische. Das wurde da schon ein bisschen komplexer. Ja. Und ich habe halt einfach gedacht, ja, keine Ahnung, starke Attacke ist ein Wasser-Pokémon, hau ich mit einer Elektro-Attacke drauf und dann mit einer Pflanzen-Attacke. Und das funktioniert halt im Zweifelsfall genauso gut. Man hat vielleicht nur mit einer anderen Strategie einen noch besseren Erfolg. Und wahrscheinlich liegt es auch daran, dass man das dann eben so komplex eingebaut hat. Ich sage jetzt mal ein schönes Beispiel. Flamara. Flamara ist ein Feuer-Pokémon. Feuerattacken waren damals generell speziell. Aha. So, das heißt, Flamara war unbrauchbar, wenn du so siehst. Weil alle Attacken haben nicht viel Schaden gemacht, weil sie über den Spezialangriff dann gingen. Der war nicht sonderlich gut. Seit Generation 4 gibt es dann halt auch physische Feuerattacken, was Flamara besser gemacht. Flamara hat immer noch einen scheiß Angriffspool, aber... Es hat jetzt wenigstens auch ein paar Stabattacken. Stab nennt man selber Typ Attackenbonus. Das heißt, selber Typ Attackenbonus heißt, wenn du ein Feuer-Pokémon hast und du benutzt eine Feuerattacke, macht diese Attacke nicht nur den normalen Schaden, der da steht, sondern 1,5 mal so viel. Das war immer schon so, dass ein Feuer-Pokémon mit einer Feuerattacke natürlich auch mehr Schaden macht als eine, was man ja auch machen konnte, einem anderen Typen von Pokémon eine typenfremde Attacke beizubringen. Manche konnten das ja lernen. Das war immer schon so irgendwie. Also ein Flammenwurf von einem Glurak ist stärker als ein Flammenwurf von einem Dragoran, weil Glurak Feuer ist. Richtig. Ne, so. Glurak ist bis heute kein Drachen-Pokémon. Denk da mal drüber nach. Jein. Glurak X. Oder genau. Mega Glurak oder irgendwie. Mega Glurak X ist Halbdrache, ja. Dieses kleine Wolkenkackhäufchen ist ein Drachen-Pokémon, aber Glurak von Haus aus nicht. Wolkenkackhäufchen. Gibt es so ein kleines, so ein blaues, so mit so einem Auge. Keine Ahnung, habe ich mal gesehen. War so ein Meme im Internet. Dragon Pokémon, not Dragon. Auf jeden Fall hat das Kampfsystem in seit Generation 4 ganz schön umgekrempelt. Ja. Einige Pokémon wurden dadurch unbrauchbar, die man damals so benutzt hatte, und einige wurden dadurch erst brauchbar. Mhm. Garados? Garados zum Beispiel, genau. Garados war immer ein Pokémon, was hauptsächlich auf Angriff basiert hat, aber vom Typen her nur Spezialangriffe hatte. Mhm. Also Flammenwurf und so weiter. Überstrahl. Na, jetzt hast du halt physische Wasserattacken. Na, Wasser war immer so speziell und so weiter. Jetzt hast du für Garados richtig physische Attacken und Garados ist richtig ein Biest jetzt. Cool. Was anders als Mega. Ja. Das war auch das erste Spiel, wo richtig fest WLAN verbaut war. Das heißt, du konntest nicht wirklich irgendwo einwählen. Diese Pokémon-Welt, hätte ich fast gesagt. Konntest dann in dieses eine Gebäude gehen in der Stadt. Das weiß ich noch. Ich habe das ja nie genutzt. Konntest über WLAN, also Wi-Fi mehr oder weniger untereinander, glaube ich, sogar schon tauschen und kämpfen und dich dann eben auch auf diese Station verbinden. Hat das schon gut funktioniert? War da schon viel los? Es war viel los, ja. Das hat zum ersten Mal die Global Trade Station eingeführt. Genau das. Aber... Du konntest halt da reingehen, konntest Pokémon suchen, die du im Pokédex hattest, und dann wurden dir immer 5 Leute vorgeschlagen, aber es hat mehr schlecht als recht funktioniert. Ja. Du hast zwar immer genug gefunden, aber die meisten wollten dann, was weiß ich, die Alga Level 1. Oder unmögliche sowas. Täuscher halt. Ne? Unmögliche Tauschangebote. Du hast selber nie was getauscht gekriegt irgendwie. Du hast auch nie alle Pokémon gezeigt gekriegt, sondern immer nur diese 5, 6 Leute, die da standen. Und das war dann, naja, ich habe es halt nur benutzt, indem ich Sachen Pokémon hochgeladen habe und andere tauschen lassen habe. Das haben sie ja Gott sei Dank jetzt in den neuen Spielen so verbessert, dass jetzt wirklich alle angezeigt werden, die dieses Pokémon halt in diese GTS hochgeladen haben. Hm. Und du kannst auch nach Pokémon suchen, die du nicht im Pokédex hast. Es hat aber ganze zwei Generationen gebraucht, bis sie das so weit hingekriegt haben. Ja. Ich weiß nicht, also gefühlt ist Nintendo mit Internet immer noch so ein bisschen, können die das nicht, keine Ahnung. Neuland. Ja, das ist so, ja, wahrscheinlich wirklich so. Das, die sind da, glaube ich, damals mit diesem Satelliten-Ding für Super Nintendo ein bisschen, haben die sich da irgendwie die Finger verbrannt. Ja, die wollten da gut mit anfangen, aber es hat nie, damals war es noch nicht so weit. Mhm. Und das hat die jetzt irgendwie, lassen wir die Finger davon, hängen sie hinterher. Weil wir gerade auf dem Gamecube, da gab es irgendwie zwei Spiele, irgendwie Mario Kart, Double Dash und dieses Phantasy Star Online, die haben diese Modem-Unterstützung. Ja. Diesen Modem-Port, den habe ich nie gebraucht, weil wofür brauche ich einen Modem-Port, wenn es kein Spiel gibt? Vor allem, du hattest zwar den Modem-Unterstützung bei Mario Kart, aber es war nur für LAN-Party, sag ich mal, nicht mal online. Ja. Und wer hat das gemacht? Wer hat 3 Fernseher bei sich ins Zimmer gestellt, 3 Gamecubes da angeschlossen? Das ist ja auch totaler Quatsch, weil du kannst ja mit 4 Leuten, oder je nachdem, wie viel das Spiel unterstützt, ja, an einer Konsole spielen. Ganz ehrlich, der einzige Grund für diesen Modem-Adapter war Phantasy Star Online, weil du hast dann den PC da angeschlossen und konntest über Phantasy Star Online die Gamecube hacken, sozusagen. Okay, stimmt. Ja. Das war der einzige Grund, warum sich das, glaube ich, verkauft hat. Stimmt, und inzwischen kriegst du diese Add-ons irgendwie beim Clown hinterhergeschmissen, weil die damals schon keiner verkauft hat. Also ich habe so ein Modem einmal gesehen, das war tatsächlich im Musicland irgendwo, da war der Gamecube schon am Start und war dieses Modem da drin. Ich glaube, wir beide haben da sogar noch mal vorgeschlagen und gesagt, oh. Aber hat sich jemand. Und irgendwie hat Nintendo so im Internet dann bei Smash Bros. Melee haben sie, oder bei dem danach, ich weiß es gar nicht, über Brawl, haben sie, glaube ich, irgendwann die Server abgestellt, weil es keiner mehr genutzt hat. Ja, alle DS-Spiele und Wii-Spiele sind die Server schon abgeschaltet. Ja. Ja. Ist halt auch schon, ne, DS gibt's auch schon 10 Jahre, ne? Die neue Konsole ist schon 5 Jahre davon raus. Dass die Server langsam mal abstellen, ist dann natürlich auch klar. Da sollten sie mal bei World of Warcraft versuchen, Server abzuschalten. Ich glaube, dann gehen die Leute auf die Barrikaden. Mit Fackeln und Missgabeln. Ich habe hier noch ein Thema stehen, Spin-Offs, weil Pokémon ist nicht nur einfach ein einmal passiertes Videospiel mit JRPGs, sondern es gibt noch viele, viele Spin-Offs. Wir haben schon über Stadium gespielt. Es gab noch einen Nachfolger zu Stadium, also ein zweites Stadium, ja. Stadium 2. Und dann gab es ja noch Pokémon Colosseum. Das erste richtige, ich mache eher Quotes, richtige 3D-Spiel für den Gamecube. Das war auch ein toll. Also, das ist toll, ja, okay. Ja, also Colosseum und XD, das waren beides schon richtige Rollenspiele für auf der Heimkonsole. Und es war natürlich nicht vergleichbar mit den Handheld-Spielen, aber es war ein sehr unterhaltsames Spiel, wenn man das durchgespielt hat. Ja. Ich finde, Colosseum war die größte Enttäuschung meines Lebens. Ich fand es besser als Stadium. Ganz ehrlich. Es war was anderes als Stadium, weil es eben diesen RPG-Faktor da reingebracht hat. So dieses Rumlaufen, Pokémon fangen in Anführungszeichen, gegen andere Trainer kämpfen. Ich weiß gar nicht, ob man seine eigenen Pokémon, konnte man glaube ich gar nicht hochladen. Man konnte sie hinterher auf die Rubin-Version tauschen. Du konntest sie auch benutzen, um da den Duellturm-Modus zu machen. Aber selber im Spiel benutzen konnte man sie glaube ich nicht. Nee. Ich fand das nachher, aber es ging glaube ich erst nachdem man es durch hatte und dann konntest du die Pokémon, die du gefangen hattest, gegen ein Pokémon auf dem Spiel tauschen. Das heißt, ich habe hinterher ganz viele Radfratze gefangen, um die ganzen Viecher dann eben auf meine Edition zu tauschen. das ist so eine Besonderheit von Pokémon, um halt einen vollständigen Pokédex zu bekommen, musste man unter den Editionen halt tauschen. Und irgendwann war das nicht mehr möglich, vom Gameboy zu tauschen. Du konntest noch Gameboy und Gameboy Color tauschen und dann war da so ein Schnitt über das Rubin. Mhm. Und dann hatte man die Probleme mit die Generation 1 Pokémon. Die konnte man teilweise in dem Spiel empfangen, aber dann eben auch nicht mehr komplett. Und dann musste man wirklich viele, viele Spiele kaufen, um jedes Pokémon zu bekommen. Was natürlich auch Marketing ist. Ist eine Strategie irgendwo. Und wenn man dann eben seine Pokémon von der Rubin-Edition in 3D sehen wollte, also damals mein Kyogre, dieser blaue Wal, den habe ich mir hinterher auf die Colosseum-Edition getauscht, um das Viech mal einfach in 3D sehen zu können. Und habe dann meinen Spielstand gelöscht und hatte mein Pokémon nicht mehr. Das war nicht so schlau. Aber ich fand das Spiel, ich fand es hässlich. Es war hakelig zu steuern. Du konntest keine Pokémon fangen im klassischen Sinne, sondern die waren besessen, die konntest du von gegnerischen Trainern musst du die klauen und musstest die dann erst heilen, indem du sie irgendwie im Team gehabt hast. Dann musste man zu so einer Statue laufen, dann musste da Selibi kommen, musste das irgendwie heilen. Das war umständlich und irgendwie sperrig und nervig und ich habe es einmal durchgespielt und ich habe es gehasst. Ja, das hatte echt noch... Und du hattest immer dieses Mädchen dabei. Das hat genervt. Vieles davon haben die ja nachher bei den Nachfolger Pokémon XD ausgebessert. Bis auf das Mädchen, da sind wir noch dabei. Nein. Das war auch weg, okay. Ich habe den Nachfolger nicht gespielt. Ich habe eine ganz klare Theorie, warum das damals gemacht worden ist. Weil die Leute haben danach geschrien. Wir wollen's. Man hat also bei Nintendo dann irgendwann nachgegeben und hat gesagt, okay, wir haben da Bock drauf, das mal zu machen. Aber wir machen's. Ich unterstelle das jetzt einfach mal. Das ist kein Fact, aber wir machen's scheiße, damit die Leute das nicht mehr wollen. Oder einfach nur... Ja. Weil Pokémon immer Handheld war. Wir verkaufen zwei Spiele. Online können wir nicht. Das heißt, die Leute müssen sich untereinander vernetzen, was ja inzwischen ganz gut funktioniert. Hätten die ein vollwertiges, genauso gut funktionierendes Pokémon-Spiel auf einer großen Konsole gemacht. Also jetzt auf der Wii gibt's das ja immer noch nicht. Die Leute hätten diese Handheld-Spiele nicht mehr gespielt. Ja. Das ist so meine Theorie dahinter, weil warum die eigene Marke gefährden, wenn man es halt eben funktionierend hat. Und dementsprechend fand ich Colosseum, also wie gesagt, XD habe ich nicht mehr gespielt, da waren auch noch mehr Pokémon drin und ich fand's nett, wobei die GameCube wahrscheinlich gähnt hat dabei, also die Grafik war halt wirklich okay, aber mehr so als Pflichterfüllung war es für mich nicht tatsächlich. Ich denke, du hast ja schon ganz gut recht, dass die es absichtlich nicht so gut gemacht haben. Mhm. Vielleicht auch schnell hingerusht. Es kam auch nie wieder sowas in der Art. Nach XD war vorbei. Nee. Es gab dann zwar wieder sowas Stadium-ähnliches auch für Wii. Das war es dann aber auch. Stimmt, das gab es auch nicht. Revolution. Das war wirklich nur, um in 3D online zu spielen. Mehr war das nicht. Ich meine, ich fand jetzt Colosseum und XD ganz nett. Keine Sache, die man haben musste. Aber wenn man Pokédex voll haben wollte, musste man es haben. Sonst kam es nämlich nicht an. Ich habe gleich noch so einen Titel, wenn man das voll haben wollte, was man dann noch spielen musste. Na, hier mein Lieblingsspiel. Ja. Channel. Ranger braucht man auch, um Pokédex voll zu kriegen. Genau. Und ich habe mir damals, also ich weiß noch, dass ich mir Colosseum wirklich bestellt hatte bei Amazon. Ich hatte das am Verkaufstag, das war freitags, glaube ich, dann tatsächlich morgens. Ich kam mittags von der Schule und das Paket lag vor meiner Zimmertür. Ich habe mich wahnsinnig gefreut und habe es eingelegt und saß da echt so und dachte, wollte mich verarschen. Ich habe es halt durchgespielt, weil ich war halt Pokémon-Fan. Ne? Und aber wirklich genossen, ich kann nicht sagen, dass ich das jetzt über alle Maßen genossen habe. Tina, was sagst du? Naja, ganz ehrlich, ich meine, ich habe es zwar wohl gerne gespielt, immer als Zeitvertreib oder so, aber generell, also es war nicht schlecht, aber es ist nicht mein Lieblingsspiel. Ich hab ja auch beide gespielt und ich mochte XD lieber als Colosseum, bin ich ganz ehrlich, aber ein Must-Have ist es jetzt nicht wirklich, ganz ehrlich. Und vor allem, es waren diese aufgezwungenen Doppelkämpfe. Es gab keinen Kampf, der nicht Doppelkampf war. Und das war nicht jedermanns Sache. Besonders die klassischen Spieler. Ich meine, ich mag Doppelkämpfe mittlerweile gerne. Ich kämpfe online am liebsten mit Doppelkämpfen. Das macht ermöglicht einfach viel mehr Taktik. Man kann auch Leute viel mehr verarschen. Es gibt ja auch Pokémon, die gut zusammenarbeiten. Das ist ja eine nette Idee. Es gibt ja diese beiden Mäuse, die so ähnlich sind wie Pikachu, Minus und Plusle oder so ähnlich. Mhm. Die funktionieren ganz gut zusammen. Und andere, es gibt ja Strategien. Ne, du nimmst, es gibt ja Attacken, die das eigene Pokémon auch treffen. Und wenn du dann eben dagegen immunes Pokémon triffst, nimmst, was beispielsweise gegen eine bestimmte Attacke, Art von Attacken eben keinen Schaden nimmt, dann umgehst du eben dieses Friendly Fire, umgehst du damit. Also Doppelkämpfe an sich sind okay, aber das war eben einzig und allein deswegen, weil die Trainer halt auch mal eins von diesen besessenen Pokémon dabei haben konnten und dass du den jetzt auch wegnehmen kannst, ohne dass der Kampf halt aufhört. Mhm. Und das hat mich halt genervt. Und du hattest immer, das war das Start-Pokémon, war dieses Psyana, was du von vornherein dabei hattest. Das ganze Spiel passte nicht in die restliche Pokémon-Welt, das sah ganz anders aus, war so diese Endzeit-Welt. Du hattest nicht diese typischen Gegner-Teams, also nicht Team Aqua und Team Magma, sondern irgendwie so dieses Team Krall. Team Krall, die hat eben diese Pokémon irgendwie böse gemacht haben und dann hat die die Pokémon böse gemacht. Eine Team Pokémon. Ich habe damals gelernt, Pokémon sind nicht böse, Trainer machen sie böse. Nee, also das war Pokémon Colosseum, hat mir also wirklich nicht gefallen. Also ich hab's mit dem größten Teil meiner Videospielsammlung letztes Jahr auch verkauft. Einfach weil ich hab's nochmal reingeguckt oder vielleicht spielst du es noch einmal durch, bevor du es verkaufst. Hab irgendwie bis zur ersten Stadt gespielt und hab's kotzen gekriegt und gesagt, nee, weg. Also ich war wirklich nicht begeistert davon. Auch nachhaltig nicht. Hat für mich kein Retro-Feeling aufkommen lassen. Und vielleicht wirklich, ist nur eine Vermutung, einfach absichtlich. Ja, das. Ich finde die Idee gar nicht mal so abwegig. Seit XY haben die diese Konsolenversion, auch dieses Online, sagen wir mal, so ein Battle Revolution-Nachfolger, komplett weggelassen. Du brauchst es ja im Grunde genommen auch nicht mehr. Das sieht ja auf dem 3DS ja gut genug aus. Sieht gut genug aus. Du hast ja inzwischen auch eine vollständige, kommen wir da gleich einfach nochmal zu, eine vollständige 3D-Grafik mit, also es ist eben nicht mehr so pixelig, sondern es ist wirklich so kleine 3D-Männchen und Weibchen, die da eben teilweise auf Skates und Fahrrädern. Ich finde es total niedlich, aber kommen wir dann gleich einfach zu. Man kann es ja spielen, man kann damit online gehen, die Dinger sind inzwischen ja komplett internetfähig. Du brauchst es nicht mehr auf der großen Konsole. Ich hätte es mir trotzdem halt gewünscht, weil ich habe halt gedacht, okay, du bist erwachsen, du möchtest vielleicht einfach auch mal auf der großen Konsole spielen, auf dem großen Bildschirm. Alle anderen Versuche, Pokémon in HD oder in 3D zu machen, sind ja von Nintendo einfach weggeklagt worden. So Fan-Projekte. Ne? Ja. Finde ich wahnsinnig schade. Ja, dass es auf der Hauptkonsole, auf der großen Konsolen nicht kommt, das ist einfach, liegt einfach auch daran, dass Japan ist ein Handheld-Land. Ja. Die haben alle kleine Wohnungen, keinen Platz für Heimkonsolen, Fernsehern. Erst die haben sind halt eher so eher gespielt wie zu Hause nicht. Das wird unterwegs gemacht. Ja. Da hat letztens noch einer auf Twitter was Interessantes drüber geschrieben. Es wird zu Hause nicht gespielt in Japan. Wir gehen dahin in den Park spielen. Und die sind morgens in der U-Bahn unterwegs und du siehst Bilder halt von den Leuten, wie sie halt mit der Konsole, mit dem Handy spielen. Mhm. Also Videospiele in Japan sind ja schon viel länger mobil. Es gab ja damals in Japan auch diesen Handy-Adapter für den Game Boy Color. Ja. Na, das wäre hier in Deutschland undenkbar gewesen, weil die Leute damals mobil spielen, haben die gar nicht verstanden, weil mobil spielen ist Gameboy und Gameboy spiele ich nicht, weil es Tetris. Mhm. Kommen wir nochmal zu meinem zweiten Hassspiel, nach dem Motto, alles voll bekommen, Pokémon Channel. Ich meine, jeder kennt einen Tamagotchi und ich glaube, wer ungefähr in den 90ern ein Kind gewesen ist, hatte auch eins und man hat sich ja die ganze Zeit um dieses kleine Pixelviech gekümmert. Es hat auf den Bildschirm gekackt, da muss man den Kackhaufen wegmachen. Dann hat man dem Viech gespielt, dann hat man das Viech trainiert, dann hat man das Ding gefüttert und irgendwann war das Ding tot und man konnte das ganze Tamagotchi in den Müll schmeißen. Die ersten Tamagotchis waren so. Später waren die endlos. Pokémon Channel war genau das. Nur mit Pikachu. Und ohne Scheiße. Gott sei Dank. wenn ich mir jetzt noch vorstelle, dass ich während der ganzen Zeit noch Pikachu-Pöttel weggemacht hätte. Außerdem hätte es endlich mal... Lassen Sie sich über dieses Thema reden. Letztens bin ich darüber gekommen. Pokémon Channel war. Vielleicht reden wir doch mal drüber. Wie kackt ein Pokémon? Bestimmt so wie Digimon, so rosa Haufen. Kannst du dich noch an die Folge erinnern? Ich erinnere mich an die Folge. Überall so Rosen. Großer Klassiker. Ich habe lange bei YouTube gesucht und habe auch eine spanische Version von dieser Szene gefunden. Ich suche es nochmal raus. Großer Spaß. Digimon, die Szene, wo Koromon bei Tai auf den Tisch kackt. Man sieht es noch nicht mal richtig. Aber Pokémon Channel war im Grunde genommen ein Spiel, du hattest Pikachu und Pikachu saß in einem Wohnzimmer und hampelte lustig vor dir hin. Und dann konntest du den Fernseher einschalten. Das heißt, du hast mit Pikachu das Gleiche gemacht, schlechte Eltern. Du hast dich mit dem Viech nicht beschäftigt, sondern du hast das Fernsehen gucken lassen. Ne? Einfach vor dem Fernseher parken. Es war die Hölle. Es war einfach die Hölle. Du hast dir einfach irgendwelche... weiß nicht, Pokémon-Fernsehen angeguckt. Und wurde das Programm war richtig schlecht. Und das waren fünf Sender. Das waren irgendwie fünf Sender. Und dann wurde was verkauft und dann musste man warten, bis es geliefert wird. Da kam dann so ein Pinguin, so ein Dili, nee, wie so ein Boothogel. Dili Bird ist ja nicht mal falsch. Das ist der englische Name. Ich habe halt den englischen Namen gerade gesprochen. Ich weiß ja gar nicht, warum. Aber Boothogel, ne, der hat halt im Spiel immer so Geschenke gemacht. Und dann konnten die explodieren oder was hat den Gegner halt geheilt. Aber Boothogel hat das Geschenk gebracht und du musstest halt darauf warten, dass das kommt. Das heißt, du hast im Grunde genommen nichts anderes gemacht, als was bestellt, bist aus dem Spiel rausgegangen, hast die Systemuhr 8 Stunden nach vorne gestellt, um das Spiel halt zu bekommen. Mein GameCube stand hinterher auf dem Jahr 2021 oder so. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe den vor Jahren dann mal wieder angemacht und die Uhr war immer noch verstellt. Und dann konntest du mit dem Pikachu aber irgendwann auch rausgehen und konntest dann noch so kleinere Abenteuer so konnte es ein bisschen Socializing machen mit Pikachu. Aber es war total eintönig. Es wiederholte sich ständig. Und das war immer das Gleiche. Und der einzige Bonus, oder zwei Bonusse, Moni, Bona, die man irgendwann hatte, waren so ein kleiner Kurzfilm. Der war, glaube ich, exklusiv für dieses Spiel. Ja. Mit Pichus, glaube ich. Der war exklusiv dafür. So ein Anime. Der war aber auch noch in Folgen aufgeteilt. Die musstest du einzeln freispielen. Und die musstest du auch gucken. Gezwungenermaßen. Die konntest du nicht abbrechen, ne? Und am Ende des Spieles bekamst du eben noch so dieses Hirachi oder Hierarchie. Da gibt's auch Grabenkämpfe, wie das heißt. Also das ist ganz schlimm. Und das konnte man dann eben dann hinterher von diesem Spiel, von der GameCube, da konnte man dann sein Gameboy anschließen mit dem Link-Kabel und diesem Connection-Kabel und konnte das dann eben auf seine Edition draufladen. Und dafür habe ich das gespielt. Heute frage ich mich, warum ich das gemacht habe, warum meine Begeisterung für dieses Universum so groß gewesen ist. Es war nur so ein... Du wolltest den Pokédex voll haben. Ich wollte meinen Pokédex voll haben oder zumindest diese seltene Pokémon haben. Ich weiß nicht mal, ob ich das auf der Rubin-Edition jemals geschafft habe. Kann ich nicht mal genau sagen. Aber man ist wirklich echt so weit gegangen und hat dieses total dämliche und nervige Spiel gespielt und hüpft immer dieses wackelnde Pikachu auf dem Bildschirm rum und guckte dich irgendwie fragend an und dann musstest du dich mit dem Viech beschäftigen. Und das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum mir dieses Pikachu so auf die Nüsse geht heutzutage. Ja. Aber ich weiß, ich habe einem Menschen mit dem Spiel hinterher noch eine Freude gemacht. Ja. Nein, weil ich habe gedacht, ich will es loswerden, du hattest Geburtstag, bitteschön. Und habe gleich zwei Fliegen einer Klappe geschlagen. Das hat es den Spaß gemacht. Ja. Ja. Ich habe es nie wieder. Es war ja nicht nur schlecht, es war zwischendurch auch echt furchtbar. Ja, es war furchtbar und es war niedlich auf eine Art, auf der gleichen Art und Weise. Aber es gibt ja Elemente, in denen, also heute habe ich gesehen, es gibt Elemente, die man damals in diesem Spiel hat, sind heute fest verbaut in den Spielen, also dieses, um dieses Pokémon sich kümmern, das Füttern, Streicheln und sowas, das ist ja bis heute drin. Ja. Ne, im Grunde genommen hast du diesen Tamagotchi-Aspekt ja wieder dabei. So haben sie sich das, den Spin-Off auch wieder gespart in den nächsten Generationen. Wobei es gab ja auf dem N64 gab es ja Hey You Pikachu. Mhm. Da konntest du mit Pikachu ja über so einen Mikrofonadapter dann, zumindest gab es ihn in Japan, glaube ich, da auch tatsächlich sprechen. Die kamen außerhalb Japans nie raus. Ich kam gar nicht raus. Doch, Aminat auch. Ja. Aber hier nicht. Hier nicht. Weil sie Probleme mit den Dialekten hatten, oder was war das? Ja. Hallo, Pikachu. Komm mal rum. Komm mal bei Mama. Pikachu, I choose you. Wenn Straßen gehen, das haben wir zu viel Arthas. Ja, grüß dich, Pikachu. Das haben wir dabei, Pikachu. Weißt du? Es geht. Und ganz egal, was vor mir liegt, ich gehe meinen Weg. Ich hab den Mut, ich halte durch, streife durch das Land. Ich werde sehen, ich hab die Macht. Ich halte Pokéball in meiner Hand. Wir leben hier in der Pokémon-Welt. Ich bin nur eins, ich will der größte Meister sein. Wir leben hier in der Pokémon-Welt. Ich fand auch diese Fixierung auf Pikachu einfach irgendwann zu heftig. Also es war am Anfang war es natürlich dieses Markenzeichen. Also da, wo Mickey Mouse irgendwie das Zeichen für Disney ist, ist Pikachu dann irgendwann im Grunde genommen ja so ein Maskottchen geworden von Nintendo. Das ist vielleicht heute noch genauso. Mario natürlich ganz vorne weg, aber ich glaube, Pikachu wird heute noch immer noch sehr mit Nintendo tatsächlich verbunden. Und es geht mir mittlerweile auch auf den Sack, weil jedes Pokémon hat seinen eigenen Ruf. Nur Pikachu sagt in den aktuellen Generationen seinen Namen. Ist das so? Ja. Das war zum Kotzen. Du läufst dann da, gehst dann in den Wald und fragst, Pikachu! Ist das euer fucking Ernst? Das Vieh hat immer so gemacht. Eigentlich klang das genau so. Warum sagt dieses Scheißvieh jetzt Pikachu? Sollte man mal in der Serie machen. Ich hab dich ausgewählt, Pikachu. Oder die Cosplay-Form, die es in Omega Rubin Alpha Saphir gekriegt hat. Oder gab's die vorher schon? Nein, die gab's in Omega Rubin und Alpha Saphir. Das Vieh hat Cosplay-Form gekriegt. So Kostüme oder was? Ja. So Hütchen. Okay. Fünf verschiedene oder was war das? Und dadurch hat es dann jeweils immer eine andere Attacke gelernt und andere... einen Typ gekriegt. Einen Typ, der Typ, es war typ immer Elektro. Was? Aber es konnte dann, was weiß ich, Flying Press oder... Ja. Und so weiter. Das können ja andere Attacken. Das geht jetzt auch ein bisschen zu tief rein. Aber es ist halt, diese Fixierung auf dieses Viech ging mir also tatsächlich irgendwann richtig auf die Nüsse. Und es war so dieses... Ich meine, ich habe zu Hause in meinem Regal unter meinem ganzen Nerd-Kram tatsächlich eine Pikachu-Plüschfigur. Die haben wir, glaube ich, damals auch zusammen gekauft. Im Kombi oder Extra, oder wie der Laden damals hieß, da beim Autohaus seiner Nähe. Das habe ich immer noch. Weißt du, wo wir die geholt haben? Nee. Ich war der Meinung, ich hätte das bei dem Extra. Warner Brothers Movie World. Da habe ich das nicht gekauft. Ne? Bin mir sicher, ich hätte das bei uns in Rheine gekauft. Ich hatte mir auf jeden Fall da eins geholt. Du hast dir da eins geholt, das weiß ich, dass wir damals da gewesen sind. Und das, ja, das hat jetzt meine Nichte. Ich habe meins noch und ich werde es auch nicht hergeben, aber es ist halt... Stimmt, aber ich hatte mir dann Bisasam oder einen Relaxo geholt. Mhm. Genau, das habe ich... Das war auch mein Nichte. Du hattest ja alles von Pokémon. Du hast dich sogar einmal aufgeregt, weil ich den Aufkleber von so einem Joghurtdrink gehabt habe, den du unbedingt haben wolltest. Haben wir uns sehr gestritten an dem Tag und haben uns ein halbes Jahr nicht gesehen. Oh. Das weiß ich noch. Oh. So fixiert warst du damals. Kann ich mich schon gar nicht mehr rein. Ich weiß das noch wie heute. Da bin ich hinterher auch sehr wütend mit dem Fahrrad nach Hause gefahren. Also wirklich... Wegen einem Aufkleber oder wegen so einem Papier von einer Joghurtdose. Von so einem Trinkjoghurt. Herr Borker. Ich kann mich schon gar nicht mehr daran erinnern. Dann stand er vor mir, wollte mich schlagen und dann so, nicht so. Hallo? Und dann kam erst die Hand. Was deswegen? Das war deswegen, weil ich das, weil hat mir von deiner Mutter bekommen und dann warst du sehr wütend, weil ich das hatte und du nicht. Da war, glaube ich, irgendwie Bisasam drauf oder sowas. Du wolltest es unbedingt haben. Wegen der. Konnte man sammeln. War was zu sammeln. War Pokémon drauf. Und er hat sich total aufgeregt, dass ich dieses Papier hatte. Ist das auch nicht alles so? Alles so Sachen, die habe ich verdrängt. Ich nicht. Ja, um nochmal drauf zurückzukommen. Es gibt ja jetzt auch seit neuestem, beziehungsweise, wie lange ist das jetzt her? Noch nicht allzu lange. Gibt es ja jetzt auch wieder so ein neues Spiel, Detektiv Pikachu. Warum? Was soll das? Ich habe das nicht verstanden. Warum? Worum geht's da? Ist das wie Professor Layton? Ich habe keine Ahnung, worum es da geht. Ich habe nur die Ankündigung gesehen und habe mir gedacht, scheiße, schon wieder dieses blöde Vieh. Ich habe halt nur gesehen, dass Danny DeVito dieses Vieh spielen soll. Wo ich gesagt habe, was soll das? Aber das soll doch sprechen können, oder? Ja. Ja. Also Pikachu spricht. Pikachu. Pikachu, ich bin Danny DeVito. Hallo, Pikachu. So soll er echt sprechen? Ich habe nur eine Petition. Es gab so eine Petition, ja genau. Es gab so eine Petition dafür. Gut, Channel haben wir gemacht. Ich habe zwei Worte bei Smash Bros. Da war Pikachu von vornherein auch ein spielbarer Charakter. Ja. Das war das erste Mal, dass du Pikachu oder dass du ein Pokémon wirklich selber steuern konntest. Mhm. Das war schon was Besonderes. Pikachu war im ersten Spiel, war Pummeluff schon dabei im ersten Spiel. Ja. Pummeluff war schon dabei, genau. Im zweiten hast du noch Pichu und Mewtwo. Mewtwo. Ich war der King mit Mewtwo. Also mit Mewtwo habe ich alles weggeballert. Und das wurde halt in den weiteren Editionen immer. Da gab es noch dieses Lucario, diesen blauen. Der war ziemlich Kick-Ass. Also zumindest war irgendwie ein logischer Schritt, dass man das genommen hat. Ja, auch wenn das eher ein YouTube-Klon war, der ja die gleichen Attacken quasi gab's YouTube. Lucario in Brawl schon? Brawl war das Wii-Spiel, ja. Da gab's Lucario schon. Ja, gab's auch den Pokémon-Trainer, der... Und den Pokémon-Trainer, da konntest du dann Shiggy, Bisa, Knosp und Glurak, glaube ich, ne? Und Glurak ist ja jetzt ein eigener Kara. Also ich find's halt eben konsequenter als irgendwie... Sonic damit reinzunehmen oder Pac-Man, was ja inzwischen auch irgendwie Usus ist, dass sie da irgendwie Third Party. Pac-Man ist mit drin, weil das halt von Namco Bandai programmiert wurde. Ist es inzwischen so, früher war das auch noch Hell. Ja. Ja, ja, der Typ von Hell, der war mit dabei, der Hauptaufseher, sag ich mal, aber es wurde halt in Verbindung mit Namco Bandai, wie auch immer. Das nennt sich alle zwei Wochen um, die Firma. Man weiß es nicht. Banane gegen Unabhängigkeitserklärung. Aber das war halt eben cool, dass man halt wirklich Donnerblitz machen konnte und dann die Gegner halt wegschleudern konnte. Das war auch voll OP. War richtig OP. Du hast mit Pikachu einfach nur gestanden, Pika, Pika, Pika und alles flog einfach nur von dir weg. Ja. Ich weiß nicht, wovon du redest. Nein. Okay, das ist ungelöstes Problem. Ihr solltet zu einem Psychologen gehen. ich habe mir noch stehen, einer von euch hat dann noch gesagt, Rangers. Ja. Das hast du gespielt, ich nicht. Da gab es auch tatsächlich drei Spiele von. Das war auch gar nicht mal so unbeliebt bei den ganzen Fans. Da musste man halt die Pokémon, die konnte man nur zeitweise irgendwie fangen. Genau, du warst kein Pokémon-Trainer, sondern ein Ranger. Und du, die Ranger sind eher so die Naturverbundenen, die fangen keine Pokémon, sondern du konntest die Pokémon halt als kurzzeitigen Begleiter haben, die haben dir dann, was weiß ich, ein Hindernis aus dem Weg geräumt und du hast halt damit Puzzles gelöst, sozusagen. Und dann sind die aber, wenn du die nicht mehr gebraucht hast oder nicht mehr brauchen konntest, sind die auch gegangen, um Platz zu machen für andere. Ja, wenn und wenn du ein ausrastendes Pokémon hast, dann hattest du deinen komischen Kreisel da, um das zu beruhigen. Und wenn du es beruhigt hattest, dann hattest du es auch bei dir irgendwie. Das war ganz nett. Es war jetzt nichts, was ich unbedingt hätte haben müssen. Wenn ihr im Hintergrund übrigens die ganze Zeit diesen armen, jammernden Hund hört, keine Angst, das machen Hunde häufiger. Hier werden keine Tiere gequält. Er möchte nur zu uns, ist mal eingesperrt. Genau. Dann gab es noch, Tina hat das gerade erwähnt, Dungeon, Mystery Dungeon. Da gibt es auch mehrere Teile von. Ja, da gibt es mehrere Teile von. Das hatte schon zu GBA-Zeiten angefangen. Da gab es, das war aber schon so Übergang GBA-DS, weil es gab von dem ersten Mystery Dungeon-Spiel eine GBA-Version und eine DS-Version. Das war ein Rot und Erkundungsteam Rot und Blau oder so ähnlich. Die Reihe, da gab es auch noch mehr Spiele von, da gab es noch mehr DS-Spiele, die ich aber alle nicht gespielt habe. Dann gab es für DS gab es dann noch Erkundungsteam Zeit und Dunkelheit und später dann noch Himmel. Das sollen wohl bis jetzt die besten sein, habe ich so gehört. Ich kann es nicht sagen, ich habe sie noch nicht gespielt. Auch noch zwei Spiele für den 3DS. Das eine ist Portal in die Unendlichkeit oder sowas. Das ist wohl bei den Leuten nicht so gut angekommen. Da habe ich gehört, waren viele drüber enttäuscht, weil es wohl so kurz war und was weiß ich, keine Ahnung. Ich habe es, ich spiele es und ich mag es bis jetzt. Wahrscheinlich kann ich es nicht vergleichen, weil ich die anderen nicht gespielt habe. Aber ich habe da jetzt so keine Probleme mit. Und dann ist ja jetzt vor kurzem wieder ein neues für den 3DS rausgekommen und da sind jetzt wohl wieder alle begeistert von. Ich habe das damals noch mitgekriegt, ob es die GBA-Version oder die DS-Version gab. Da war doch auch im Film-Forum extra so ein Abschnitt dafür da. Man bekam so einen Code und den konnte man dann irgendwie jemand anderem geben. Der konnte das wiederum in sein Spiel eingeben und hat dann eine Mission bekommen, hat ihn dann gerettet, in Anführungszeichen, hat dann einen weiteren Code zurückgegeben und dann war der andere befreit. Ja, genau. Das habe ich noch mitbekommen. Und es gab eine Anime-Episode oder ein Special, was irgendwie darauf basiert hat. Ja. Wie im Spiel konnten dann die Pokémon miteinander reden. Richtig. Da gab es so Specials zu. Und das fand ich total gruselig. Weil man kann, muss dazu sagen, Mystery Dungeon ist nichts Neues, was nur mit Pokémon zu tun hat. Ja. Es ist eine Spielereihe in Japan, die sonst so außerhalb Japan rauskommt. Nur die Pokémon-Spiele haben es bis hierhin geschafft. Genau. Echt? Das ist eine, ja. Es weißt du noch, wie es heißt? Hardingsbums no Mystery Dungeon. Genau. Eigentlich nichts mit Pokémon zu tun, ist aber sehr beliebt in Japan. Sondern Dungeon Crawler, wo dann mit so einem Fantasy. Genau wie Mystery Dungeon, nur nicht mit Pokémon, sondern mit Menschen. Du läufst halt genauso wie in diesem Spiel halt eben in irgendwelchen Verliesen oder irgendwelchen Höhlen rum. Wusste ich gar nicht. Ja, auch stimmt tatsächlich. Was hast du hier gerade gefunden? Das sind Lutscher-Stile. Da war mal so ein ziemlich hartnäckiger Lutscher drum. Und das waren halt so Pokémon-Sammelfiguren im Lutscher. Drin. Das ist sehr niedlich. Ich habe es tatsächlich nochmal wiedergefunden. Ich dachte, ich hätte es. Ja, das müssen wir nachher alles fotografieren und für die Nachwelt festhalten, wie schlimm nerdig wir heute sind. Der Laden hier heißt ja auch nicht umsonst Nerd. Wir sind in der 5. Generation. Auf welcher Konsole sind wir? Sind wir noch auf dem normalen DS? Auf dem normalen DS. Normalen DS. Ja. Dann erzählt mal, da bin ich ja schon überhaupt nicht mehr. Das war schwarz-weiß, schwarz 1 und schwarz 2 und weiß 3 und 5 blau. So viel Neues gab es da nicht. Es wirkte wie ein Reboot. Du bist das Spiel angefangen, es gab nur neue Pokémon. Ja. In der Generation gab es über 150 neue Pokémon, glaube ich. Sehr viele auf jeden Fall. Und du hast vor der Liga tatsächlich nur alte Pokémon, neue Pokémon getroffen. Mhm. Du konntest nicht mit alten Spielen verbinden, vor der Liga nichts. Mhm. Das wirkte wie ein komplett neues Pokémon-Spiel, was mit den alten nichts mehr zu tun hat. Es gab auch quasi von jedem eine Alternative. Es gab einen Vogel, der war wie Taubsi, es gab eine Katze, die war wie Mauzi. Ja, das fällt mir ja bis heute auf, dass wenn neue Pokémon kommen, dass du im Grunde genommen so immer noch die gleichen Strategien fahren kannst. Also ein Insekten-Pokémon, ein Käfer-Pokémon ganz zu Anfang fangen, weil die sich schnell entwickeln. Ein Vogel-Pokémon brauchst du halt auch, um halt irgendwann fliegen zu können. Also das System haben die sich beibehalten. Oder? Ja, aber in Generation 5 war es ganz schlimm, weil du hattest wirklich für jedes Viech war ansonsten wirklich eine Alternative, die du wirklich genauso spielen konntest. Und das waren auch teilweise wirklich zwei Stufen, drei Stufen und sah halt auch wirklich so von der Nummerierung, das habe ich damals mitbekommen, halt auch identisch aus. Also war das wirklich so in den ersten 25 Pokémon, das waren ja so diese Starter-Sachen, die du auch Radfratz und Taubsi und sowas. Und das war halt in der fünften Generation für mich, sah das halt wirklich, wie du schon sagtest, wie eine Blaupause aus halt. Ne? Ja, ja. Das hätte echt ein Reboot werden können, wenn es so siehst. Und nach der Liga konntest du dann halt auch mit den alten Editionen wieder tauschen und sammeln. Und was sich in Schwarz und Weiß 2 allerdings geändert hat, da konnte man teilweise auch schon ältere Pokémon ziemlich am Anfang finden. Und das war ja sowieso ein Novum, dass die halt einen Titel direkt fortgesetzt haben mit einem zweiten Teil. Da gab es halt nicht diesen typischen dritten Teil, sondern wirklich diese Fortsetzung. Was auch wirklich eine Fortsetzung war. Da hat Game Freak gesagt, ihr wartet auf eine graue Edition. Ihr denkt, wir sind so berechenbar. Fickt euch, ihr habt ja Pokémon Schwarz und Weiß 2. Wäre ja, konsequent gewesen, ne? Schwarz-Weiß und dann Grau. Ja. Und du konntest tatsächlich deinen Spielstand von Schwarz und Weiß 1 auf Schwarz und Weiß 2 übertragen und hattest dadurch besondere Treffen mit diesen einer der Hauptpersonen N. Hattest du dann von deiner alten Person erzählt? Ja, N kenne ich noch von den Spielen, vom Kartenspiel. Ja. Da durfte man neue Karten ziehen oder so. Oder der Gegner musste neue Karten ziehen, ich weiß es nicht. Manche Personen haben dann deinen alten Charakter erwähnt und so. Genau. Das war wirklich eine Fortsetzung. Und es war auch sehr gut, das Spiel. Hm. Ja, ich überlege mir das vielleicht nochmal zu holen für ein bisschen Geld, weil die gibt es öfter mal im Sonderangebot. Die kriegst du sehr günstig. Also der Retro-Laden bei uns um die Ecke hatte die neulich im Angebot für 9,99. Weil die waren nicht ganz so beliebt irgendwie. Die einen haben damit angefangen, liebten das, die anderen fanden das nicht so toll, weil das ein Reboot war. Dazu kann ich auch was sagen. Viele haben sich halt drüber aufgeregt, dass viele Pokémon auf nicht lebenden Sachen, sage ich mal, basieren. Also zum Beispiel die Mülltüte, die Kerze, der Kronleuchter, das Eis, hallo. dein Spirit Animal. Genau, mein Maskottchen sozusagen ist halt die kleine Eistüte. Und da haben sich halt so viele drüber aufgeregt. Voll unoriginell, aber dann Voltoball und Obei und so. Ne? Das war von Anfang an so, dass es halt diese Tiere gab, die man halt einfach übernommen hat, fast 1:1. Und dann gab es eben auch so diese Gegenstände, so Magnetilo oder Voltoball, wie du schon sagtest. Aber dann in der fünften Generation haben sich auf einmal alle drüber aufgeregt. Ich find's halt eben auch unheimlich schwer, wo du jetzt sagst, irgendwie 750 Pokémon, da also wirklich noch was Neues zu machen, ist ja im Grunde genommen nicht möglich. Und man muss ja auch einfach mal so sehen, wenn ich heute sehe, dass da irgendwie so ein neues Pokémon kommt, dann sind die unheimlich detailverliebt und schnörkelig und weil die Grafik ja auch mal besser wurde. Das ist für mich nicht mehr Pokémon. Pokémon war für mich immer schlicht, weil die Grafik das vom Game Boy einfach nicht besser hergegeben hat. Und Digimon durfte verspielt und bunt und detailliert sein, weil das war PlayStation oder Wonderswan oder weiß der Geil was für eine Konsole. Und je mehr Generationen halt dazu kamen, wurde es mir ehrlich gesagt immer zu verschnörkelt. Und der Witz ist halt, guck dir mal so ein Abra an aus der ersten Generation neben einem Pokémon aus der aktuellsten Generation. Das sind halt zwei verschiedene Welten irgendwo. Genau. Also ist meine Meinung, weil ich finde es halt irritierend, also diese sehr simpel gehalteten, fast einfarbigen Pokémon zu sehen, mit diesen fast schon komplett durchdesignten, kinoreifen Megamonstern. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand die Spiele aus der fünften Generation fand ich auch ziemlich schwer, wenn ich ehrlich sein soll. Das stimmte durchaus. Die vierte war ja schon schwierig mit der Pokémon-Liga. Der Rest vorher ging, aber so fünfte, die fand ich schon ziemlich schwierig. Also Schwarz und Weiß 2 in Generation 5 waren auch die ersten Spiele mit verstellbaren und bis jetzt auch die einzigen Spiele mit verstellbaren Schwierigkeitsgrad. Okay. Du konntest da tatsächlich, wenn du das Spiel durchhattest, bei jemand anderem den Spielstand oder den Schwierigkeitsgrad runter oder höher stellen. Ansonsten standardmäßig erster Durchlauf war normal vom Schwierigkeitsgrad her. Und ansonsten hat Generation 5 optisch um einiges mehr hergemacht als Generation 4 noch. Die Pokémon haben sich die ganze Zeit bewegt. Genau, die Kämpfe wirkten dynamischer. Die Kamera bewegte sich, die Pokémon bewegten sich durchgehend im Kampf. Aber es waren halt noch 2D-Sprites, oder? Es waren noch 2D-Sprites. Ja. Und Kampfsystem wurde wieder erweitert. Es gab jetzt Dreierkämpfe und drei Umkämpfe. Dreierkämpfe kann man sich vielleicht noch vorstellen, 3 gegen 3 gleichzeitig. Also wie Zweierkämpfe in der dritten Generation. Und drei Umkämpfe waren quasi Dreierkämpfe, aber es konnte immer nur eins von diesen dreien gleichzeitig kämpfen. Mhm. Du konntest quasi zwischen den drei, die du da vor dir hattest, hin und her switchen, wie du wolltest, aber ich glaube auch immer nur um eine Stufe oder um. Ja, um eine Stufe hin und her switchen und dann. Das war sehr schwer, also das war sehr krass mit den Taktiken. Also das ist auch nicht allzu häufig benutzt bei den. Nee. Kämpfen. Und ein Dreifach auch schon kaum, aber halt auch interessant. Ansonsten gab es ja großartig keinen Euro. An Online wurde nur insofern was verändert. Die GTS blieb gleich. Du konntest halt random gegen Leute online kämpfen, aber du hast nicht wirklich gekämpft. Du hast dir das Team runtergeladen und der musste halt einen Probekampf machen. Daran wurde halt wie er spielt, an sich berechnet. Und du hast ja quasi gegen Computerspieler mit dem Team gespielt. Und der Spiel war auch definitiv nicht schlecht. Ja. Wenn du die Chance dazu hast, sie nachzuholen, hol sie nach. Weil DS habe ich, aber das ist auch das Einzige. Ich weiß nicht, ich bin echt am Liebäugeln, ob ich mir mal ein 3DS hole. Dann könnte ich auch mal die neueren Zelda-Spiele spielen. Lohnt sich. Wenn du es nicht Geld hast, dann reicht auch ein 2DS. Ja, wollte ich gerade sagen, genau, den 2DS mir holen. Wenn er nicht gerade ein Pink ist, weil neulich habe ich mal ein Pink im Angebot und ich dachte so, nö, nicht unbedingt. Pink ist, ich habe kein Problem mit Pink, aber ich möchte keine Videospielkonsole in der Farbe haben. Das fand ich aber ästhetisch nicht so schön. Aber ich brauche halt den DS schon so gut wie überhaupt nicht. Ja, dementsprechend, also den DS habe ich halt und ich hole mir irgendwann die beiden Zeldas, die da drauf sind. Und ich bin echt am Überlegen, weil für kein anderes Spiel würde ich mir sonst eine neue Konsole holen. Und auf dieses neue Zelda mit diesen Dreier-Zeldas da, mit den Dreier-Links da, hätte ich schon Bock. Anderes Thema. Kennt ihr Pokémon-Comics oder Pokémon-Mangas? Ich habe mir tatsächlich den Manga mal online durchgelesen. Ich glaube, bis in Johto. Es ist schon sehr, sehr netter. Also nicht schlecht. Weil der ist ja, da gibt es ja so diese legendären Bilder, wie sie, glaube ich, mal einmal so ein Brettern oder so ein Arbok durchschneiden. Ja. Kennst du das? Das ist ja auch relativ explizit von der Gewalt her. Das ist auch ganz anders wie die Serie oder wie der. Du hattest damals auch diesen Digimon-Manga, oder? Ja. Mit Vimon oder Vimon oder sowas, ne? Ja. Und immer noch neidisch drüber, den hätte ich auch mal gerne. weil bei Panini erscheinen schon seit längerer Zeit die Mangas zu Schwarz und Weiß, die in Deutschland auch relativ gut ankommen. Und da gab es damals den ersten Band, den habe ich mir auch geholt. Den gab es für 2,99 und der war ruckzuck ausverkauft. Also die haben das den Comic-Händlern aus den Händen gerissen. Weil sonst aber keiner großartigen Kontakt zu, weil sonst hätten wir da vielleicht mal. Weil wie gesagt, ich habe hier noch ich habe den ersten Teil gelesen. Ich fand es sehr geil. Es war auch halt komplett anders als die Serie. Der Typ war echt ein Pro, der Rot. Ich lese sonst nicht viel. Ich habe es tatsächlich weitergelesen, obwohl es mit der Werbung auf der Seite unerträglich war. Du hast ja damals auch kaum Manga gelesen, das weiß ich noch. Also ich war damals voll Manga versessen und du hast so gut wie keine Manga gelesen. Ja. So aber was gut war, habe ich trotzdem gelesen. Also Akira Toriyama hast du, glaube ich, gelesen. Ja, Dragon Ball. Besonders fand ich diese Katze Neko Machin Z war geil. Ne? Den Band habe ich auch noch. Der ist in der Sammlung. Wie hieß es noch? Sandland. Habe ich auch. Das war auch sehr geil. Habe ich auch als ganzes Buch gehabt. Ich bin ja immer noch so ein Toriyama-Jünger und ich auch die neuen Mangas, die jetzt von ihm rausgekommen sind, habe ich auch noch. Habe ich neulich noch bei der Sendung mit dem Nerd besprochen, einen Manga. Die Sendung kann man sich auch sehr gut anhören. Eine schöne Sendung, die Sendung mit dem Nerd. Findet man unter nerdnerdnerd.blogsport.eu. Yay. es gab ein Anime oder so ein Reboot-Anime, der auf den Spielen eher basierte. Origins? Habt ihr den gesehen? Ja. Wie fandet ihr den? Ich habe den nicht gesehen. Ich fand den super. Ich fand den klasse. Also der Hauptcharakter war mal ernst zu nehmen. Du kannst die ganze Pokémon-Serie wie sonst kennen. Ist quasi so eine Parodie auf dieses Origins, wie du siehst. Origins ist wirklich dieser Rot, wie in dem Manga. Der Pro. Ja? Ja, ich hätte lieber das als Anime-Serie gehabt, als das, was wir jetzt haben. Und Ash ist quasi eine Parodie auf Rot. Er sieht fast so aus. Heißt nicht so, aber. Und er ist halt genau das Gegenteil. Er ist Kacknoob. Ja. Ash ist ein Kacknoob. Der gewinnt häufig durch Glück statt durch Verstand. Weil die Sprinkleranlage angeht und unnützt. Das ist eine von den ersten Folgen oder so. Ich habe eine Zeit lang ernsthaft gedacht, weil in der Serie hieß es immer, Gesteins-Pokémon sind unempfindlich gegen Elektro. Ich habe kein Gesteins-Pokémon mit Elektro-Attacken angegriffen. Auch nicht Ammonitas, Amoroso, Kabuto, Aerodactyl. Und dann sagte mir nachher einer, ey, da funktionieren auch Elektro-Attacken drauf. Elektro ist nur nicht gegen Boden. Ja, eben. Schlecht, ist nur gegen Boden. Aber das ist halt so dieses Bild, was damals auch bei Yu-Gi-Oh! Gewesen ist. Die haben halt Kartenkombinationen gemacht, die halt überhaupt nicht möglich gewesen sind. Und das war bei Pokémon teilweise auch genauso, weil das sind halt Dinge passiert, die halt alleine schon von der Spiellogik her, von diesem Rundenbasierten, einfach nicht möglich gewesen. Sachen, die gleichzeitig passiert sind oder sowas. Ne? Zum Beispiel verbindende Attacken, das wäre mal schön im Spiel. Ja. Also Pokémon Origins steht auf jeden Fall auf meiner Guckliste nochmal ganz oben, was Pokémon angeht. Also ich habe da wirklich sehr Gutes davon gehört, weil es gibt auch so eine Szene, wo Rocco dann, also der Rocco in der Welt, glaube ich, irgendwie losgeht und sieht, okay, da kommt jetzt irgendwie Rot an, der hat das und das Level und der wählt dann wirklich Pokémon dementsprechend aus. Und das ist, glaube ich, so die Erklärung dafür, warum die Pokémon-Trainer oder Pokémon-Liga-Arena-Leiter halt graduell stärker werden, wenn du weiterkommst. Weil du hast halt mehr Orden und der sagt, okay, du hast die und die Orden, ich nehme die und die Pokémon mit. Und das war halt so die erste logische Erklärung eben für diese Spiellogik auch. Und das fand ich sehr, sehr überwältigend, dass man das also wirklich versucht hat. Also den Film möchte ich unbedingt auf jeden Fall nochmal gucken. Auf jeden Fall. Ich hab mir den sogar auf Japanisch angetan. Ich gucke sehr ungerne Animes mit O-Ton. Nur bei sehr guten. Und da habe ich mir das ernsthaft dann auch angetan. Also der ist wirklich sehenswert. Ja, ich gucke das jetzt halt sehr viel Japanisch, weil ich viel Super Sentai gucke. Also Power Rangers auf Japanisch. Das mag ich. One Punch Man an. One Punch Man. One Punch Man möchte ich auch noch gucken. Die ganze Welt lobt One Punch Man. Ich will es sehen. Ich warte auf eine DVD. Hast du auch wohl so lange trainiert, bis dir die scheiß Haare ausgefallen sind, ne? Ich finde keinen, den ich nicht besiegen kann. Das ist eine Schweinerei. Ich bin so toll und so großartig. Ich hasse es. So, genug. Wir sind in Generation 6. Ist das die aktuelle Generation? Das ist die aktuelle Generation. Was ist los mit Pokémon? Weil ich krieg's mit und es sieht gut aus. Es ist 3D. Es ist niedlich. Es ist Bonbon-Grafik. Aber es gefällt mir nicht. Es ist für mich nicht mehr Pokémon. Ich hab's, als die Spiele rauskamen, X und Y, habe ich es gesehen. Ist Z schon raus? Nee, ne? Gibt's auch nie gegeben. Es gibt kein Z. Es ist schon eine Generation 7 angekündigt. Ja, ich hab's mitgekriegt. Sag nix, Smaragd kam doch auch erst nach Feuerrot und Blattgrün. Ja, aber Feuerrot und Blattgrün war nicht Generation 4. Toll, das war so zwischengeschoben, hat man das ein bisschen nachgeholt. Ich würde auch nicht damit rechnen, aber schade. Eigentlich wäre das X, Y und Z generell gewesen. Die wollen nicht mehr berechenbar sein, warum auch immer. Als vielleicht, ja, keine Ahnung. Man versteht's nicht. Aber ich habe es damals gesehen und ich dachte, irgendwie Pokémon, ich bin aufgewachsen mit Rot und Blau, die Figur bestand aus 16 Pixeln und ist, wenn die da irgendwo gegengelaufen ist, und das Bup gemacht und dann hast du eben dieses neue Spiel gesehen und dann ist da dieses, also die meisten Jungs bei uns im Comic-Shop haben dann eben das Mädel genommen, weil wenn man einer Figur schon die ganze Zeit auf den Hintern gucken muss, dann soll es wenigstens ein Mädchenhintern sein, war meistens die Begründung. Es sieht aus wie Barbies Spielwelt irgendwie, ich weiß es nicht. Es ist, ich finde auch, dass es sehr bunt geraten ist. Das ändert nichts daran, dass es ein geiles Spiel ist. Ja, es sind wirklich die besten Editionen bis jetzt, kannst du sagen. Besonders Omega Rubin Alpha Saphir war noch wieder ein Schlag drauf. Stimmt, die gibt's auch noch. Die Remakes. Ich habe Saphir, Rubin und Saphir mochte ich nicht. Omega Rubin und Alpha Saphir, die fand ich jetzt wieder toll. Das waren X und Y waren ja 3DS-Spiele. Du kannst auch diesen 3D-Effekt ein- und ausschalten. Geht aber nur in Kämpfen. Oder in speziellen Gebieten. In Höhlen oder so. Du kannst es nicht immer ausschalten. Es ist generell aus, sag ich mal. Aber in Kämpfen, solange es nur Single-Kämpfe waren, wenn du es 3D auf dem Regler anhattest, wurden die Kämpfe in 3D. Ansonsten... stereokopischen 3D. 3D waren die Kämpfe sowieso. Aber das ist schon klar, dieser 3D-Effekt, den der 3DS halt hat. Wo ich immer gesagt habe, das ist nur ein Gimmick und kein Mensch braucht's. Und da haben Leute gesagt, nein, das ist nicht wahr, das fügt was zum Spielerlebnis zu. Und dann haben die Leute das gespielt und dann gesagt, ja, ich mach's mal aus, tut in den Augen weh. Eigentlich hätte Nintendo es besser wissen müssen, irgendwie. Keine Ahnung. Ja, ich hab's ehrlich gesagt auch eigentlich die meiste Zeit aus. Ich nicht. Brauchen tue ich es nicht. Aber wenn man es doch dann anmacht, mit dem New 3DS geht es ja dann auch besser mit dem 3D, weil das halt ein bewegungsstabiles 3D ist. Okay. Das ist cool. Das war halt im normalen 3DS war es noch nicht ausgereift. was mich immer davon abgehalten hat, mir so ein Ding zu holen, weil ich gesagt habe, ich brauche es nicht. Und dann kam der 2DS und habe ich gesagt, ich brauche die ganze Konsole nicht. Und was ist neu? Also was grenzt Generation 6 von Generation 5 ab? Die Optik vor allem. Vor allem die Optik. Das ist jetzt eine wunderschön detaillierte, wenn auch verdammt bunte Teletubbieland oder Barbie-Spielwelt, ja. Welt in kompletten 3D. Du findest keine 2D-Sprites mehr. Außer halt die Icons von den Monstern. Dass man seinen Charakter so machen kann, wie man es haben will. Also Charakter Customization. Andere Frisur, andere Klamotten. Die haben alle 700 Pokémon 3D animiert. Ja. Und das ist eine Sache, da habe ich wirklich lange drauf gewartet, weil der DS wäre dazu in der Lage gewesen, oder? Der DS wäre dazu in der Lage gewesen. Das, auch wenn manche behaupten, wohl nicht, aber es gibt auf dem DS Dragon Quest Monster Nachfolger. Die haben auch Monster komplett in 3D und die sehen auch gut aus. Mhm. Also wäre bei Pokémon auch möglich gewesen. Ich denke aber auch, dass Game Freak programmiertechnisch es nicht so drauf hat, weil die Kämpfe ruckeln in 3D. Und sobald du dann Dreierkämpfe hast, wo mehr Pokémon sind, kannst du 3D nicht mehr anschalten. Mhm. Und dann gehen die FPS auch so schon im Keller teilweise. Also es basiert vor allem immer auf der gleichen Engine wie Generation 5, was auf der Engine von Generation 4 basiert, was auf der Engine von Generation 3 basiert. Oh mein Gott. Das heißt, es ist immer noch eine aufgeputschte Generation 3 Grafik, kannst du quasi sagen. Dem Hund geht's gut, hoffentlich. Was noch neu ist, ist der Wundertausch. Das ist auch eine sehr interessante Sache. Geheimgabe! Nein. Fast. Du tauschst dein Pokémon gegen irgendein random Pokémon auf der ganzen Welt. Ach du Scheiße. Ja. Gehst auf Wundertausch, suchst dir dein Viech aus, dann lädt das eine Zeit lang und dann findest du einen random Tauschpartner, der das auch gerade irgendwie macht. Egal wer oder was. Und dann ist halt random, was du kriegst, ne? Das ist wie diese Handy-App, wo du ein Foto machen kannst und dann wegsenden kannst und kannst froh sein, wenn du keinen Pimmel wieder kriegst. Chat-Roulette. Sowas in der Richtung. Und dieses System, das ist auch bei Streamern teilweise beliebt. Die machen dann immer so Wundertausch-Streams, sag ich mal. Das würde ich mir angucken. Da ist das viel Wut und Enttäuschung dabei, oder? Ja, teilweise ja. Also, ich glaube, heute Abend kommt auch wieder so einer, ne? Richtig. Der sowas streamt. Genau, denke ich mal. Und hier habe ich mein Level 100 legendäres Shiny-Pokémon und ich tausche es gegen einen. Ich hasse euch alle! Ja, die meisten, die klonen sich sowieso die Pokémon, die sie tauschen. Also da gibt es inzwischen ziemlich einfache Methoden, wie man das machen kann. Das ging damals auf dem Gameboy auch relativ einfach, ne? Haben wir gar nicht drüber gesprochen. Ausgemacht. Einfach das an einem bestimmten Punkt des Tausches einfach ausgemacht, beide das Pokémon. Ja, heutzutage macht man das mit Programm am Computer. Nee, und bei den Streams, da ist halt der Streamer, der hat dann seine Boxen mit den Pokémon. Und weil ja im Stream selber und von dem, was man sieht, ist ja immer so eine kleine Verzögerung, sag ich mal. Und dann machen die das meistens so, dann haben die da irgendwie so einen Bot im Chat oder sowas. Das läuft ja meist läuft das über Twitch. Mhm. Und die haben dann so einen Bot im Chat. Und die machen dann Countdowns. So 3, 2, 1, go und so. Und dann drückt man halt ja, dass man tauschen will. Ja, und dann kann es halt auch sein, dass man Leute aus dem Stream bekommt oder halt den Streamer selber, hatte ich auch schon mal. Mhm. Ja, das ist ganz witzig. Da kriegt man teilweise Shiny-Pokémon oder gezüchtete Pokémon oder beides. Oder Wampel. Oder Wampel. Oder Zickzacks. Oder irgendwelchen Müll, ja. Wampel ist das Raupi von Generation 3. Und dann gab es doch noch Twitch Plays Pokémon. Oh ja. Da haben die doch einfach nur den Chat aufgemacht und dann konntest du da irgendwie Sachen eingeben, mit der Knopf als nächstes gedrückt werden soll. Mhm. Ja, das läuft auch heute noch. Mhm. Die haben jetzt alle Spiele so ziemlich durch, haben auch ROM-Hacks gespielt, sind momentan bei einer modifizierten Kristall. Was haben die gespielt? Colosseum haben die gespielt, XD haben die gespielt, alle Main-Spiele von den Editionen jetzt Rot, Kristall, Smaragd, Hartgold, Platin. Ich hab halt damals mitbekommen in der ersten Runde, wo sie sich zwischen den beiden Fossilen entschieden haben. Mhm. Wo ein riesen Happening gewesen sei, weil es ewig gedauert hat, bis sie sich wirklich. Das hier? Eins davon haben sie sich entschieden, ja genau. Das ist ein Anhänger. und das ging über Twitter, das muss legendär gewesen sein. Ich habe es nie gesehen, weil ich habe es, glaube ich, für 10 Minuten angeguckt. Ein Riesenchaos im Chat. Nur Buchstaben dann. Die haben sich, glaube ich, an dem Nachmittag eine halbe Stunde im Menü aufgehalten, weil sie ihn speichern wollten oder so. Das ist total legendär. Herrlich. Start 9, ne? Ein Thema habe ich hier noch auf dem Zettel stehen. Wir haben damals selber Pokémon erfunden. Und du hast ein Pokémon vorhergesagt. Mogelknoss. Beziehungsweise jetzt Mobai. Und war das ist, glaube ich, Mogelknoss. Es hieß anders. Mogelblatt, das ist, glaube ich. Genau, Mogelblatt. Mogelblatt. Wir haben aus den existierenden Sprites für die zweite Generation neue Sprites geschnitten, gepixelt. War ein Riesending. Gab damals eine Internetseite Pokémon Factory. Die gibt es auch hier eine Ausgabe, die sich damit beschäftigt. Ich kannte eure Seite, bevor ich euch persönlich kannte. Ohne Witz. Unsere Seite hieß Crazy Mons. Gibt's leider nicht mehr. Es gibt noch ein, du könntest es eingeben in der Wayback Machine. Und dann gibt es offensichtlich noch irgendwelche Scans, aber es gibt Tripod nicht mehr, wo die Sache gehostet ist. Dementsprechend kannst du keine Scans mehr davon gucken, aber du kannst die Seite eingeben. Die ist in der Wayback Machine auf archive.org noch erreichbar. Es gibt irgendwo hier gibt's eine Ausgabe, die sich nur diesen Fake-Pokémon widmet. Ich finde es natürlich jetzt nicht ganz auch vorbereiten können, aber wir bereiten sie schon auf Podcasts vor. Es ist so 2005. Aber ich glaube, das ist die. Wir haben also wirklich in einem großen Stil neue Pokémon erfunden. Und Kevin hat echt ein Pokémon vorher gesagt. Also das ist bis heute echt. Ich glaube ja immer noch, dass die sich das vor uns abgeguckt haben. Ja, das die Ähnlichkeit ist frappierend. Nur halt quasi das Mogelblatt mit einem Blumenpott runter. Genau. Und du hattest einfach nur so drei von diesen Bällen genommen und hast die dann Beine dran gemacht. Voll geklaut. Beine dran gemacht. Ich fand's erstaunlich und kann natürlich ein riesiger, hier sind sie. Ein riesiger Zufall sein. Die waren von Pokémon Factory. Die gibt es auch noch in einer anderen Ausgabe, nochmal in Schwarz-Weiß. Da gibt es sowas wie Woofpool, Foleon, was hier, was im Grunde genommen dieses Pflanzen Folipurba vornimmt, dann Super Chew und wir machen da auch gleich nochmal ein Foto von. Cabrain, irgendwie so Kadabra mit einem riesigen Gehirn. Und das haben wir eben auch gemacht. Die Sachen gibt es nicht mehr. Hast du da noch irgendwas von? Ich hab da gar nichts. Ist alles weg. Ich habe meine alten Disketten und meine alten CDs durchsucht und es war nicht mehr da. Die haben teilweise Wunsch-Pokémon gemacht. Wir haben. Das sieht aus wie Mega Pinsir. Genau. Frozone, irgendwie so ein. Wie heißt das nochmal? Apollo als Eisviech. Und dann, die waren auch viel bunter, als die eigentlich hätten sein können. Ich glaube, das haben die einfach nur aus dem Dragon Quest Spiel raus. Das ist aus dem Dragon Quest Spiel garantiert. Oder aus Final Fantasy oder irgendwie sowas. Ja. Sieht jetzt auf jeden Fall aus. Genau wie hier dieser Cerberus da, das ist auch irgendwie. Ja, damals. Das ist auch von Dragon Quest Monsters irgendwas. Ne. Also die sind auch teilweise viel zu detailliert dafür, dass die in dem Spiel auch vorkommen können. Aber damit haben wir uns damals wirklich beschäftigt. Und wir hatten damals Pokémon Hack in Arbeit, wenn du dich erinnerst. Das war Pokémon Forever, da gab es ein eigenes kleines Forum neben Philipp. Da haben wir das gemacht. Dann hat einer gewonnen, der hat diesen Frosch von Hello Kitty genommen und hat damit den Wettbewerb gewonnen, weil diese Figur kein Mensch kannte. Diesen Kero irgendwas. Diese Figur kannte einfach keiner und hat damit den Wettbewerb gewonnen, bis man auf die Idee gekommen ist, zu googeln. Und dann gab es diese Figur aber schon. Und ich habe damals gab es ja diese drei Pokémon, die Baby-Varianten bekommen hatten. Pummeluff, Pipi und Electek hatten, glaube ich, als allererste Babys bekommen und die habe ich diese drei Mutter-Pokémon zusammengebaut. Die hatten auch ganz komischen Namen. Und dann habe ich damals erinnert, so wie ich noch einen Kugor-Fisch. Ja. Die Weiterentwicklung von diesem anderen, wie hieß der nochmal? Baldor-Fisch. Ich habe damals Kugor-Fisch gemacht. Der war einfach nur größer und böser und rot. Er war böse und rot. Ich habe die Zeitung auf dem Dings gehabt, es tut mir leid. Ich hoffe, man hat es trotzdem gehört. Mac-Bula war auch toll. Mac-Bula, wir gingen nochmal Mac-Bula. Er war eine Mischung aus. Meganie, Nebula, Kleinstein und Sonnenflora. Ich erinnere mich, ja tatsächlich. Der Kranz auch, ne? Genau. Genau. Damit haben wir uns auseinandergesetzt. Wir hatten eine eigene Seite, die hieß crazymons.de.tt oder TV, ich weiß es nicht mehr. VU, glaube ich. DE, VU gab es auch. Beides. Wir hatten beides tatsächlich. Weil das war die einzige Möglichkeit, eine kurze Domain zu kriegen. Sonst hat das irgendwie so members.tripod.com/crazymonths oder sowas. Ja. Gott, war das. Das, damit haben wir uns als Kinder beschäftigt. Als Kinder. Ich war fast 20. Aber das war witzig. Hier, dieser Metroid-Klon als Kabuto. Ja. Megtroid. Das ist ganz witzig gemacht. Oder Togetu, was irgendwie eine Fortsetzung gewesen ist von Togetic angeblich. War aber irgendwie, was ist das hier, Nidoking und Ulnona, genau. Das oder dann nehmen sie einfach ein Hamster aus Hamtaro. Hamtaro, oder genau. Ich hab grad gedacht. Machen wir auch gleich mal ein Foto von. Ist, wir haben das damals echt gerne gemacht und wir haben uns damit unsere Zeit vertrieben und haben wirklich Pokémon gepixelt ohne Ende. War so die eine Zeit, wo ich mich mit Pixelart beschäftigt habe. Es gibt Leute, die machen das bis heute und designen neue Pokémon. Es gibt ja ganze Generationen von Fans designten Pokémon, die ich hübscher finde, manchmal hübscher finde als die offiziellen. Es gibt sehr hässliche Pokémon. Die sind auch sehr, sehr beleidigt, dass die Pokémon-Spiele keine Sprites mehr benutzen sollen, 3D-Modelle. Ja. Weil sie dann die neuen Viecher nicht mehr zum Spriten nehmen. Genau. Also die Szene gibt es schon auch noch und wir waren damals zumindest für einen kurzen Moment Teil von dem. Hat sonst noch irgendwer irgendwas für dieses Thema? Weil wir haben es sowieso schon unfassbar ausschöpfend behandelt. Wahrscheinlich haben wir 10.000 Millionen Dinge vergessen. Aber ich glaube, wir haben die Generation. Wir reden vielleicht gleich nochmal über Sonne und Mond. Das wäre vielleicht ganz sinnvoll. Die News ist irgendwie auch gerade rausgekommen. Aber da ist noch gar nichts bekannt, außer die Logos, oder? Ja. Ja, ein Vogel wurde so schemenhaft in einem Trailer gezeigt. Das machen sie ja auch jede Woche. Also gefühlt kommt jede Woche ein neues Pokémon. Keine Ahnung. Kein Name bekannt, kein Typ bekannt. Ob das wirklich ein finales Design war, ist nicht bekannt. Wobei, die haben, also mein Gefühl war sowieso, dass Generation 3 irgendwie so, weiß ich nicht, den Papierkorb ausgeleert und mal die Pokémon noch mit reingenommen, die man in den letzten Jahren einfach nicht mit reingekriegt hat. Das wird sowieso gemacht. Die designen halt Pokémon und dann kommen die nicht in die finale Edition mit rein. Und ganz oft sind das dann so Aufarbeitungen von Dingen, die es schon mal gegeben hat, eventuell. Man weiß es nicht. Banane gegen Unabhängigkeitserklärung. Bei manchen weiß man es aber schon. Es gibt zum Beispiel Beta-Screenshots von Generation 3. Da kam Generation 4 Pokémon drin vor. In der allerersten Pokémon-Folge kam Ho-Oh drin vor. Ein legendäres Pokémon aus der zweiten Generation. Das meiner Meinung nach ist Generation 2 schon direkt geplant gewesen mit Generation 1. Zumindest als die Serie gemacht wurde. Die haben viele Pokémon. Wenn man sich daran erinnert, dass es gibt ja auch Pokémon, die, wenn man sich die anguckt, eigentlich sich ineinander entwickeln sollten. Also Blutzuck und Smetbo gehörten eigentlich irgendwie zusammen. Und man wollte aber Smetbo, weil er niedlicher ist, am Anfang der Serie haben, hat man Omot und Smetbo, glaube ich, getauscht. Weil die, guckte die beiden Viecher an, Omot und also Blutzuck und Smetbo sehen identisch aus. Die entwickeln sich auseinander. Und Omot sieht aus wie Safcon. Ja, stimmt. Also wenn du da guckst, das ist lange bekannt. Und was noch witzig ist, ist, dass Pixie aussieht wie Gengar. Und das kommt ja daher, dass das eigentlich die beiden zentralen Pokémon sein sollten für die Spiele, hell und dunkel. Deswegen sehen sich Pixie und Gengar so ähnlich. Aber das ist alles irgendwie... Alles nur Fan... Es ist nicht wirklich Fantheorie, es ist schon irgendwie auch durch... Es ist witzig, dass ich das sagen muss, aber durch Gerüchte belegt. Also es ist sehr logisch im Grunde genommen, weil sich Pixie und Gengar halt wirklich so unglaublich ähneln. Ja. Dass sie im Grunde genommen wirklich zwei gegensätzliche Dinge sein sollten. Mhm. Es gibt so viele Fan-Theorien und Creepypasta und dieser angebliche Lavandia-Soundtrack, der dieses Geräusch haben soll und die Leute verrückt machen soll, was technisch gar nicht möglich ist. Habe ich auf dem Blog auch alles mal durchgegangen. Also es gibt der Fandom ist riesengroß, wie es in jedem Bereich der Popkultur auch ist. Und ja, das mit dem Lavandia-Song, das war auch eher so in den Originalspielen grün und rot. Da war der wirklich anders. Da war eine Tonfolge drin, die wirklich unangenehm war. Mhm. Und vielleicht auch Kopfschmerzen verursacht hat. Mhm. Aber nichts, was irgendwie wie in den Creepypastas. Angeblich soll der Sound sich dann ja auch soll ja aussehen wie so ein Geister-Pokémon aus diesem Turm. Ich hab den Sound halt, ich bin halt Musiker, ich kann das halt in Soundprogramme reinladen. Ist halt Bullshit. Vor allem, weil der Gameboy gar nicht in der Lage ist, solche Töne zu erzeugen. Mhm. Aber ich glaube, dass wir das Thema wirklich gut zum Ende gebracht haben. Was sind eure Wünsche für die Zukunft? Ihr seid beide aktive Spieler. Was sind eure Wünsche für die Zukunft? fällt einem da spontan ein? Auf solche Fragen hättest du ja vorbereiten müssen. Wir sind aktive Spieler, sowas muss jetzt hier. Zack, sagt er. Tja, erste, dass sie es irgendwie Sheet freikriegen, aber das wird nie passieren. Nee. Irgendwo gibt es immer irgendwelche Hacker. Kannst du mal irgendwo exploiten, das ist normal, ja. Tina? Weiß nicht, dass die Sachen irgendwie nicht so verschlimmbessern, weißt du, was ich meine? Also ja. Quasi irgendwie was versuchen zu verbessern, was die ganze Sache aber total scheiße macht. Und ich hoffe auch, dass sie die Shinies drin lassen. Sonst hast du nichts mehr zu tun. Echt mal. YouTube.com Shiny Vanillit. Vanillit. Vanillite heißt das, oder? Ja. Vanillite. Shiny Vanillite. Wird alles in den Shownotes verlinkt. Ich würde sagen, das war's für heute. Ist eine lange Sendung geworden. Danke an euch beide, dass ich mich mit euch zusammensetzen durfte. Ich hätte keinen besseren gewusst, mit dem ich mich für dieses Thema hätte zusammensetzen können. Wir haben bestimmt noch 12 von 30 Sachen vergessen, aber es ist jetzt einfach auch mal gut. Sendung ist lange noch. Echt. Abschalten jetzt. bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Sendungen im Nerd-Nerd-Nerd-Podcast-Network sollen auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Die Produktionen sind für uns aber nicht kostenlos. Ihr könnt uns direkt unterstützen. Einerseits habt ihr die Möglichkeit, uns auf ohne Kredits zu spenden oder zu übertragen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Am direktesten aber unterstützt ihr die Sendung über unsere Wunschzettel, wo viel Review-Material für kommende Sendungen auf euch wartet. Jedes Geschenk wird garantiert in der Sendung besprochen. Daneben könnt ihr über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge direkt Einfluss auf die Sendung nehmen. Die verschiedenen Möglichkeiten, uns zu erreichen, findet ihr auf nerdnerd.blogsport.eu. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank. Shut the fuck up! Da hatte ich Angst vor. Wilde Tiere! Ja, komm. Komm, dann mach her. Ja. Genau, wir schlafen. Da hört er komischerweise auf. Wilde Tiere. Shut the fuck up, Shaggy! Das ist wie der Batcave bei Kevin Smith, wo der Hund immer bellt.